Ihm erwiderte drauf und sagte der schnelle Achilleus: Phoinix, Väterchen altes, Zeus genährter, ich brauche diese Ehre nicht. Durch Zeus Bestimmung, so denk ich, bin ich geehrt bei den Schiffen, den doppelt gebogenen, solange mir in der Brust der Atem noch bleibt und die Knie sich regen. Noch etwas anderes will ich dir sagen, und du prägst ins Herz dir. Du verstör mir nicht weiter das Herz durch schmerzliche Klage, dem Atriden, dem Heros zuliebe. Nicht sollst du ihm Freund sein, dass du mir nicht verhasst wirst, der ich fürwahr dir doch Freund bin. Dir stünd es wohl an, mit mir den zu kränken, der mich kränkt. Herrsche mit mir zu gleichem Teil, nimm die Hälfte der Ehre. Die da bringen die Antwort, du bleibe bei uns hier und leg dich schlafen auf weichem Lager, zugleich mit erscheinendem Frühlicht denken wir nach, ob wir heimkehren in unser Land oder bleiben. Sprach's und gab Patroklos schweigend einen Wink mit den Brauen, Phoinix ein festes Lager zu richten, das schnellstens an Heimkehr aus der Hütte sie dächten. Doch unter ihnen trat auf nun Ajas, der gottgleiche Telamonsohn, und sprach diese Worte: Zeus Spross, Sohn des Leichtes, erfindungsreicher Odysseus, gehen wir, denn mir scheint, wir werden den Zweck unseres Auftrags bei diesem Gang nicht erreichen. Doch müssen wir diese Entscheidung eiligst den Danaern melden, und ist sie auch eine schlimme, die jetzt wohl sitzen und auf uns warten. Aber Achilleus hat sein stolzes Herz in der Brust in ein wildes verwandelt, der so harte, nichts gilt ihm die Freundschaft seiner Gefährten, mit der vor allen andern wir ihn bei den Schiffen doch ehrten. Grausamer, hat doch mancher sogar vom Mörder des Bruders oder des eigenen Sohns des Erschlagenen das Sühngeld genommen. Und jener blieb dort im Land, nachdem er viel Buße geleistet. Dem aber hielt sich zurück das Herz und der mannhafte Willen, wenn er die Buße empfing. Doch unnachgiebig und böse machten die Götter dein Herz in der Brust nur wegen des einen Mädchens. Nun aber bieten wir sieben, weitaus die besten, und außer diesen noch vieles. Doch du lass dich endlich erweichen, scheue den heiligen Herd. Wir sind ja als Gäste gekommen aus der Danaer Menge. Es ist unser Anspruch, vor andern dir die Nächsten zu sein und die Liebsten von allen Achaiern. Ihm erwiderte drauf und sagte der schnelle Achilleus: Ajas, Zeus entsprossener Telamonsohn, Herr der Krieger, nahezu alles scheint's hast du mir aus der Seele gesprochen, aber mir schwillt das Herz vor Groll, so oft ich dran denke, wie er mich so schnöde behandelte vor den Argeiern, Atreus Sohn, als wäre ich irgendein ehrloser Fremdling. Ihr aber geht nun hin und richtet aus ihm die Botschaft. Denn ich werde nicht eher des blutigen Kampfs mich entsinnen, ehe nicht des streitbaren Priamos Sohn, der göttliche Hektor, zu den Hütten und Schiffen der Myrmidonen gelangt ist, Argos Männer erschlagen, mit Feuer die Schiffe verbrannt hat. Aber bei meiner Hütte und meinem Schiffe, dem Schwarzen, wird sich Hektor trotz seiner Streitlust des Kampfs wohl enthalten. Sprach's, und die nahmen ein jeder den doppelhänkligen Becher, taten den Weigus und kehrten zurück, und voran ging Odysseus. Patroklos aber befahl den Gefährten und dienenden Mägden, Phoinix ein festes Lager hinzubreiten aufs Schnellste. Und gehorsam breiteten hin sie das Lager nach Weisung, Felle und drüber Decken und zartes Leinengewebe. Dort legte hin sich der Greis und harrte des göttlichen Frühlichts. aber Achill schlief im Innern der gut gezimmerten Hütte, und bei ihm lag eine Frau, die hergeholt er aus Lesbos, Diomede im Schmuck schöner Wangen, die Tochter des Phorbas. Patroklos legte sich hin gegenüber, und neben ihm ruhte Iphis, die gut gegürtete, die Achilleus ihm schenkte, als er die steile Skyros genommen, die Stadt des Enyeus. Als diese nun die Hütte des Atreus-Sohnes erreichten, hoben die goldenen Becher auf sie, die Söhne Achaias, stehend, jeder von seinem Platz, und befragten die Helden, und Agamemnon fragte als erster, der Herrscher der Männer: »Sag, vielgepriesener Odysseus, du großer Stolz der Achaier, ist er gewillt, von den Schiffen zu wehren, das feindliche Feuer, oder schlug er es ab, da sein stolzes Herz noch der Groll füllt?« Zu ihm sagte drauf der göttliche Dulder Odysseus: »Ruhmreichster Atreus-Sohn Agamemnon, Herrscher der Männer, jener will den Groll nicht ersticken, sondern nur noch mehr steigert sich seine Wut, und dich weist er ab und die Gaben. Dich allein heißt er nun zu bedenken im Kreis der Argeier, wie du die Schiffe rettest und das Heer der Achaier. Selbst aber drohte er an, zugleich mit erscheinendem Frühlicht die gedeckten Schiffe ins Meer zu ziehen, die geschweiften. Doch auch den andern, sagte er, möchte er zuredend raten, abzufahren nach Hause. Ihr findet ja nicht mehr der steilen Ilios Ende, denn Zeus, der weithin donnert, hält mächtig seine Hand über sie, und voll Zuversicht ist ihr Kriegsvolk.« So sprach er, und auch die, die mir folgten, können's bezeugen, Ajas und der Herolde zwei, die klug alle beide. Phoinix, der Greis, legte dort sich zur Ruhe, so nämlich gebot er, dass er zu Schiff ihm folge ins liebe Land seiner Väter, morgen, wenn er denn will, mit Zwang aber nimmt er ihn nicht mit. So sprach er. Doch die verstummten alle und schwiegen, von den Worten verstört, den Gewaltigen, die er gesprochen. Lange saßen sie stumm und beklommen, die Söhne Achaias. Spät erst sprach Diomedes, der tüchtige Rufer, vor ihnen: »Ruhmreichster Atreus Sohn, Agamemnon, Herrscher der Männer, hättest du doch nur nicht angefleht den edlen Peliden, zahllose Gaben ihm bietend, denn ohnehin schon ist er trotzig, jetzt hast du ihn noch bestärkt in seiner trotzigen Haltung. Doch wahrhaftig, lassen wir ihn, ganz gleich, ob er gehen wird oder auch bleibt, dann wird er wieder kämpfen, sobald ihm in der Brust der Mut es befiehlt und ein Gott ihn ermutigt. Aber wohlan, was ich sage, das lasst uns alle befolgen. Geht und legt euch jetzt schlafen, nachdem euer Herz ihr gesättigt mit viel Brot und viel Wein, denn darin liegen Mut sowie Kampfkraft. Doch erscheint dann die schöne, rosenfingrige Eos. Stelle du schnell vor den Schiffen auf, die Gespanne und Krieger, sporne sie an und kämpfe du selber zuvorderst mit ihnen. Sprach's, und die Könige hießen alle gut seinen Vorschlag, tief beeindruckt vom Wort Diomedes, des Pferdebezähmers. Und sie taten den Weigus und gingen zur Hütte ein jeder, legten sich dort zur Ruh und genossen die Gabe des Schlafes. Zehnter Gesang. Die Kundschaft des Dolon. So schliefen nun bei den Schiffen die besten aller Achaier durch die ganze Nacht, von sanftem Schlaf überwältigt. Nur Agamemnon, Atreus Sohn, den Hirten des Kriegsvolks, fesselte nicht süßer Schlaf, da vieles ihm durch den Kopf ging. Und wie wenn da blitzt der Gatte der lockigen Hera, wenn er unendlichen Regen senden will oder Hagel oder Schneefall, so dass vom Schnee bestreut sind die Fluren oder etwa den großen Schlund des bitteren Krieges, so unentwegt stöhnte auf in seiner Brust Agamemnon tief aus dem Herzen, denn ihm bebte im Innern die Seele. Ja, so oft er hinüber zur troischen Ebene blickte, staunte er über die Feuer, die zahlreich vor Ilios brannten, über der Flöten und Pfeifen Getön und das Lärmen der Menschen. Doch wenn er auf die Schiffe sah und das Kriegsvolk Achaias, raufte er sich viele Haare vom Kopf mitsamt ihren Wurzeln für den Zeus in der Höhe und stöhnte im rühmlichen Herzen. Dieser Entschluss erschien ihm in seinem Mute als bester. Hin zu Nestor zuerst zu gehen, dem Sohne des Neleus, ob er mit ihm einen wirkungsvollen Plan schmieden würde, der das Unheil bannen könnte für alle Achaier. Und er erhob sich und tauchte mit der Brust in das Hemd ein, band sich unter die schimmernden Füße schöne Sandalen, schlang um den Leib ein blutrotes Fell eines braunroten großen Löwen, das bis zu den Füßen reichte, und fasste die Lanze. Auch Menelaos bebte vor Angst, denn auch ihm war der Schlaf nicht auf die Lider gesunken. Es möchte den Danaern Schlimmes widerfahren, die seinetwegen über die Wasser her nach Troja gekommen, den kühnen Krieg zu beginnen. In ein gesprenkeltes Pantherfell hüllte zuerst er den breiten Rücken und hob darauf den ehernen Schirmhelm und setzte ihn sich aufs Haupt und ergriff den Speer mit der kräftigen Rechten. Und er schritt hin und ging, seinen Bruder zu wecken, der machtvoll allen Argeiern gebot und im Volk einem Gott gleich geehrt war. Diesen fand er, wie er um die Schultern sich legte, die schöne Rüstung, neben dem Schiffsheck. Sein Kommen war ihm erfreulich. Nun sprach als erster zu ihm Menelaos, der tüchtige Rufer: »Warum wappnest du dich so, mein Freund? Willst einen Gefährten du als Späher gegen die Troer treiben? Gar schrecklich fürchte ich, dass dir keiner zu solchem Dienst sich erbietet, feindliche Männer auszuspähen auf einsamem Schleichgang durch die ambrosische Nacht. Ganz kühnherzig müsste der Mann sein.« Ihm erwiderte drauf der Oberherr Agamemnon: »Du und ich, Menelaos, du Zeusgenährter, wir brauchen jetzt einen tauglichen Plan, der zu schützen und retten vermöchte die Argeier und Schiffe, da Zeus seinen Willen gewandelt. Hektors Opfergaben schenkt er ja größerer Beachtung, denn noch nie habe ich es erlebt, noch hört ich berichten, dass so viel Schreckliches ein Mann an einem Tage vollbracht hat, wie viel Hektor, der Zeusgeliebte, den Söhnen Achaias antat, allein, nicht als Sohn einer Göttin und nicht eines Gottes. Taten hat er getan, die noch lange in der Achaier Herzen ein Stachel sein werden, so Schlimmes verübte an ihnen. Doch mach dich auf jetzt und rufe den Idomeneus und den Aias und laufe schnell zu den Schiffen. Doch ich will zum göttlichen Nestor gehen und ihn treiben, aufzustehen, ob er gewillt sei, hin zum rüstigen Trupp der Wächter zu gehen mit Befehlen. Denn auf ihn hören sie wohl am willigsten, da doch gebietet über die Wächter sein Sohn, wie auch Meriones, Gefolgsmann von Idomeneus. Denn von uns waren damit sie beauftragt.« Ihm antwortete drauf Menelaos, der tüchtige Rufer: »Wie genau lautet dein Auftrag an mich und wie deine Order? Bleibe ich dort unter jenen und warte, bis du zu uns kommst, oder laufe ich dir nach, wenn ich klar es ihnen befohlen?« Zu ihm sagte da Agamemnon, der Herrscher der Männer, bleibe dort, dass wir nicht etwa einander verpassen unterwegs, denn viele Pfade durchziehen das Lager. Rufe du laut, wohin du auch kommst, und befiehl, wach zu bleiben. Nenn einen jeden beim Namen nach dem Geschlechte des Vaters, allen so Ehre erweisend, und spiele ja nicht den Stolzen, sondern wir wollen auch selbst uns bemühen. Hat doch Kronion wohl schon bei unserer Geburt uns auferlegt lastende Drangsal. Sprach es und schickte den Bruder los mit dem Auftrag. Er selber aber schritt hin und ging zu Nestor, dem Hirten des Kriegsvolks. Den nun fand er beim schwarzen Schiff und der Hütte auf weichem Lager gebettet, und neben ihm lag das Rüstzeug, das bunte Schild und zwei Speere und der funkelnde Helm mit vier Bügeln. Neben ihm lag auch der Gurt, ganz schillernd, womit sich der Alte gürtete, wenn er gewappnet zur männervertilgenden Feldschlacht führte das Volk, denn nicht gab er nach dem leidvollen Alter. Und auf den Ellenbogen sich stützend, hob er das Haupt jetzt, sprach den Atriden an und forschte ihn aus mit den Worten: »Sag, wer bist du, der du bei den Schiffen das Lager durchstreifest, ganz allein durch die stockdunkle Nacht, wenn die anderen schlafen? Suchst du ein Maultier vielleicht oder einen deiner Gefährten? Sprich und komm nicht so schweigend auf mich zu. Was denn willst du?« Ihm erwiderte drauf Agamemnon, der Herrscher der Männer: »Nestor, Sohn des Neleus, du großer Stolz der Achaier, Atreus' Sohn wirst du doch erkennen, den mehr als die anderen Zeus ohne Ende in Nöte verstrickt, solange der Atem in der Brust mir noch bleibt und meine Knie sich mir regen. So nun streif ich umher, da mir kein erquickender Schlaf sich senkt auf die Augen. Nein, Krieg und Leid der Achaier mich kümmert. Denn um die Danae bange ich schrecklich. Fort ist der feste Mut mir, verrückt bin ich vor Angst, und es will aus der Brust mir springen das Herz, und es zittern unten die schimmernden Glieder. Doch willst du etwas tun, da auch dich der Schlaf hat gemieden? Auf, denn gehen wir jetzt zu den Wachen hinab, um zu sehen, ob sie des Wachdiensts nicht satt, von Ermüdung und Mühe überwältigt, nieder zum Schlafen sich legten und völlig das Wachen vergaßen. Denn die feindlichen Männer lagern ganz nah, und wir wissen nicht, ob sie nicht sogar in der Nacht darauf aus sind zu kämpfen.« Nestor erwiderte ihm, der Gerenier, der Lenker der Rosse: »Ruhmreichster Atreus Sohn Agamemnon, Herrscher der Männer, schwerlich wird Zeus, der auf Rat sind, dem Hektor all seine Wünsche, die er sich jetzt wohl erträumt, erfüllen, sondern er wird sich, glaub ich, mit noch mehr Sorgen plagen, wenn endlich Achilleus abkehren wird sein eigenes Herz vom misslichen Zorne. Dir aber folge ich gern, und dazu lass uns andere wecken, Tydeus' Sohn, den Speerberühmten, und auch den Odysseus und des Phyleus streitbaren Sohn und auch Ajas, den Schnellen. Aber ginge doch einer hin und riefe auch diese, Ajas, den Göttergleichen, und Idomeneus, den Gebieter, denn deren Schiffe liegen am fernsten und gar nicht sehr nahe. Doch Menelaos, so lieb er mir ist und Achtung gebieten, schelte ich unverhohlen, und magst du es mir auch verargen, dass er schläft und es dir allein überließ, dich zu mühen. Jetzt hätte er unter allen den Ersten mit Bitten sich mühen müssen, denn eine Not ist gekommen, die nicht mehr erträglich.« Zu ihm sagte da Agamemnon, der Herrscher der Männer: »Alter, ein andermal hieße ich dich sogar, ihn zu tadeln, denn er nimmt es oftmals recht lässig und will sich nicht abmühen, zwar nicht aus Unlust oder weil sein Verstand zu beschränkt wäre, sondern weil er auf mich blickt und meinen Anstoß erwartet. Nun aber ist er weit vor mir erwacht und zu mir getreten, und ich sandte ihn, die zu rufen, nach denen du fragtest.

Aber Hektor bemerkte es scharf durch die Reihen und stürmte schreiend gegen sie an. Zugleich folgten die Scharen der Troer. Schaudernd erblickte ihn da Diomedes, der tüchtige Rufer, und zu Odysseus sagte er gleich, der nahe dabei stand: »Gegen uns beide wälzt sich dies Unheil, der mächtige Hektor, auf, denn halten wir Stand und bleiben wir tapfer uns wehrend.« Sprach es und holte aus und warf die schattende Lanze und verfehlte ihn nicht, nein, traf hin aufs Haupt dabei zielend oben gegen den Helm, doch prallte das Erz von dem Erz ab und ritzte nicht die blühende Haut, denn zurückhielt's der Schutzhelm, der dreischichtge mit Seeschlitz, geschenkt ihm von Phoibos Apollon. Hektor lief schnell weit zurück und mischte sich unter die Menge, hielt sich ins Knie gesunken und stützte mit wuchtiger Hand sich auf die Erde, und finstere Nacht umhüllte die Augen. Während nun der Tydide nachlief dem Flug seines Speers weit durch die Vorkämpfer hin, wo er ihm in die Erde gefahren, da kam Hektor wieder zu sich, sprang zurück auf den Wagen, fuhr in die Menge davon und vermied so das schwarze Verhängnis. Nachstürmend mit dem Speer sprach zu ihm Diomedes der Starke: »Wieder entrannst du dem Tod jetzt, du Hund! Wahrhaftig, sehr nahe kam dir das Unheil. Dich rettete wieder Phoibos Apollon, den du wohl anflehst, wenn du dich wagst in das Sausen der Speere. Sicherlich töte ich dich auch später, wenn ich dich antreff, wenn denn etwa einer der Götter auch mir hilfreich beispringt. Aber für jetzt gehe ich los auf die andern, wen immer ich einhol.« Sprach es und zog Paions Sohn, dem Meister des Speers, ab die Rüstung. Doch Alexandros, der schöngelockten Helena Gatte, spannte auf den Tydiden, den Hirten des Kriegsvolks, den Bogen, gegen die Säule gelehnt auf dem künstlich errichteten Hügel Ilos, des Dardaniden, des ältesten einstmals im Volke. Ja, der nahm dem starken Agastrophos eben den Panzer, den allfunkelnden, ab von der Brust und den Schild von den Schultern und den wuchtigen Helm. Doch er zog zurück seines Bogens Bügel und traf, nicht umsonst entfloh das Geschoss seiner Hand ihm, unten den rechten Fußrist. Der Pfeil, sich durch und durch bohrend, stak in der Erde fest. Alexandros lachte vergnüglich, sprang aus dem Hinterhalt auf und prahlend sprach er die Worte: »Bist getroffen! Umsonst nicht entfloh das Geschoss! Oh, wie gerne hätte ich den Unterleib dir durchbohrt und das Leben entrissen! Dann hätten auch die Troer aufgeatmet im Unheil, die vor dir schaudern wie vor dem Löwen meckernde Ziegen.« Da sagte unerschrocken zu ihm Diomedes der Starke: »Pfeilheld, Lästermaul, Schmachtlockenkönig und Mädchenanglotzer, wenn du es Mann gegen Mann in Rüstung mit mir versuchtest, nichts nützte dir dann der Bogen und der Hagel der Pfeile. Jetzt, wo du mir nur den Fußrist geritzt hast, prahlst du vergebens. Nicht kümmert's mich, so als hätt mich ein Weib oder Bübchen getroffen. Stumpf ist ja das Geschoss eines Jämmerlings, eines rein gar nichts. Anders wird von mir, und mag es leicht nur berühren, scharf das Geschoss geschwungen und macht im Nu einen leblos. Auf beiden Seiten sind dann die Wangen zerkratzt seiner Gattin und seine Kinder verwaist. Doch er, blutig, rötend, die Erde modert dahin und Vögel umdrängen ihn dichter als Weiber.« Sprach's. Da kam nah heran der speerberühmte Odysseus und trat vor ihn. Der setzte sich hinter ihm nieder und zog das schnelle Geschoss aus dem Fuß. Ihn durchzuckten stechende Schmerzen, und er sprang auf den Wagen und hieß den Lenker der Zügel, zu den bauchigen Schiffen zu fahren. Sein Herz war bekümmert. Einsam blieb da Odysseus, der speerberühmte, und keiner von den Argeiern verweilte bei ihm. Alle waren geflohen. »Aufgebracht«, sagte er da zu seinem mutigen Herzen, »weh mir, was soll aus mir werden? Ganz übel ist's, wenn ich davonfliehe vor der Menge, verzagt. Doch noch ärger, wenn sie mich fangen, mich allein, denn die andern Argeier verscheuchte Kronion. Aber warum gehen mir durch den Kopf denn solche Gedanken? Weiß ich doch, dass nur Feiglinge vor dem Kampfe sich drücken. Wer aber Erster ist in der Schlacht, ist verpflichtet, die Stellung kraftvoll zu halten. Er treffe nun selbst oder werde getroffen. Während er dieses bedachte, in seinem Verstand und im Herzen, rückten heran die Reihen der schildgewappneten Troer, kreisten ihn ein und brachten in ihre Mitte ihr Unheil. Wie einen Keiler die Hunde umzingeln und kräftige junge Männer, und der bricht hervor aus dem tiefen Gehölz seines Lagers, wetzend den weißen Zahn zwischen seinen gebogenen Kiefern. Sie aber stürmen rings an und es knirschen von unten die Hauer, doch augenblicklich halten die stand, so furchtbar er sein mag. So nahmen damals die Troer den Zeusgeliebten Odysseus in die Zange. Doch als Erstem stieß er dem tapfern Deiopites von oben im Ansprung den Speer in die Schulter, aber gleich darauf schlug er Enomos tot und den Toon und Chersidamas dann, als er vom Wagen herabsprang, stieß er mit dem Speer unterm Buckelschild in die Weiche, und dieser fiel in den Staub und krallte die Hand in den Boden. Die ließ er liegen und traf des Hippasos Sohn mit dem Speere, Charops, den leiblichen Bruder des edelgeborenen Sokos. Um ihm Beistand zu leisten, kam Sokos, der einem Gott glich, trat ganz nahe heran und sprach ihn an mit den Worten: Vielgepriesener Odysseus, an Listen und Mühen unersättlich, heute wirst du dich rühmen über zwei Hippasos-Söhnen, dass du solch tapfere Männer erschlugst und der Waffen beraubtest oder von meinem Speer getroffen das Leben verlieren, sprach es und stieß ihm gegen den Schild, den gleichmäßig runden. Zwar ging hindurch durch den schimmernden Schild die wuchtige Lanze, auch durch den vielverzierten Panzer schoss sie und riss ihm gänzlich von den Rippen das Fleisch. Doch Pallas Athene ließ sie nicht in die Eingeweide dringen des Mannes, und Odysseus erkannte, dass sie nicht an tödlicher Stelle traf das Geschoss, und er wich zurück und sagte zu Sokos: Elender, ja, wahrhaftig, jetzt trifft dich das jähe Verderben. Zwar hast du zum Erliegen gebracht meinen Kampf mit den Troern, dir aber, sage ich, wird hier der Tod und das schwarze Verhängnis kommen am heutigen Tag. Von meinem Speere bezwungen gibst du mir Ruhm und die Seele dem Hades, dem Pferdeberühmten. Sprach es, da wandte sich Sokos zur Flucht und machte davon sich. Doch als der sich umgewandt, da stieß er den Speer ihm in den Rücken zwischen die Schultern und trieb durch die Brust ihn. Dumpf fiel er hin. Da rief triumphierend der edle Odysseus: Sokos, Hippasos, Sohn des beherzten Rossebezähmers, vor mir hat dich das Ziel des Todes erreicht, nicht entrannst du. Elender, nicht dein Vater und nicht die waltende Mutter drücken im Tod die Augen dir zu, sondern gierige Vögel, rohes Verzehrende, zerren an dir, dich rings dicht umflatternd. Mich aber, wenn ich sterbe, bestatten die edlen Achaier, sprach es und zog des streitbaren Sokos wuchtige Lanze aus seinem eigenen Leib und aus dem gebuckelten Schilde. Ihm schoss das Blut beim Herausziehen empor und quälte das Herz ihm. Doch wie die tapferen Troer nun sahen das Blut des Odysseus, spornten einander sie an und gegen ihn stürmten sie alle. Er aber wich zurück und schrie nach seinen Gefährten. Dreimal schrie er aus vollem Hals, so laut wie nur möglich. Dreimal hörte den Schrei Menelaos, der Ares Geliebte. Und zu Ajas sagte er gleich, der nahe dabei stand: Ajas, Zeus entsprossener Telamonsohn, Herr der Krieger, rings umfing mich Geschrei des leidengestellten Odysseus, ganz so, als hätten ihn den einsamen Kämpfer die Troer abgeschnitten und zwängten ihn nieder in tobender Feldschlacht. Auf gehen wir ins Getümmel, denn beizustehen ist besser. Angst hab ich, dass ihm etwas passiert, so allein bei den Troern ist er auch tapfer. Die Danaer würden ihn schmerzlich vermissen. sprach es und ging voran. Ihm folgte der gottgleiche Recke. Und sie fanden darauf den Zeus-geliebten Odysseus. Rings umdrängten ihn Troer, wie rote Schakale im Bergland einen gehörnten, wundgeschossenen Hirsch, den ein Mann traf mit dem Pfeil von der Sehne. Dem Jäger entkam er mit schnellen Füßen, solange das Blut noch warm und die Knie sich regten. Aber wenn ihn dann der schnelle Pfeil hat völlig entkräftet, so fressen die Schakale, die Aasgeilen, ihn im Gebirge in einem schattigen Waldstück. Da führt einen reißenden Löwen her, eine Gottheit, es fliehen die Schakale, der aber schlingt nun. Also drängten sich damals viele streitbare Troer um den kampfgesinnten und schlauen Odysseus. Der Heros aber schlug drein mit der Lanze und wehrte den grausamen Tag ab. Ajas kam nun heran und trug den Schild wie ein Bollwerk, trat neben ihn, und die Troer stoben hierhin und dorthin. Ihn aus der Menge führte der streitbare Held Menelaos, haltend am Arm, bis nah der Gefolgsmann herantrieb die Pferde. Ajas aber sprang los auf die Troer, den Doryklos tötend, Priamos Bastardsohn, stieß dann den Pandokos nieder, nieder den Lysandros und den Pyrasos und den Pylartes, wie wenn ein voller Strom von den Bergen zur Ebene hinabschießt, wild zur Winterszeit flutend. Zeus' Regen lässt heftig ihn schwellen und dabei viele verdorrte Eichen und auch viele Fichten fort mit sich reißt und auch viel Schlamm in die Salzflut hineinschwemmt. So durchstürmte sie jagend die Ebene der strahlende Ajas, Wagen und Männer zerschmetternd. Doch noch nicht hatte es Hektor mitbekommen, da ganz zur Linken er kämpfte des Schlachtfelds an den Ufern des Skamandros, dort, wo eben am meisten Häupter fielen der Männer und unauslöschliches Schreien Nestor den Großen umdröhnte und Idomeneus den Krieger. Hektor wirkte dort im Gewühl mit Lanze und Lenkkunst Schlimmes verübend und löschte aus die Reihen der Jungen. Doch noch nicht hätten die Bahn ihm geräumt, die edlen Achaier, hätte nicht Paris, der lockigen Helena-Gatte, Machaon in seinem Heldenkampf gehemmt, den Hirten des Kriegsvolks, mit dreischneidigem Pfeil in die rechte Schulter ihn treffend. Um den nun fürchteten sehr die mutbeseelten Achaier, dass ihn schlüge der Schlachtverlauf um die Feinde erlegten. Und alsbald sprach Idomeneus zum göttlichen Nestor: »Nestor, Sohn des Neleus, du großer Stolz der Achaier, auf, besteig deinen Wagen und neben dich lasse Machaon treten und lenk zu den Schiffen eiligst die einhufgen Pferde, denn ein ärztlicher Mann kommt gleich an Wert, vielen andern Pfeile herauszuschneiden und lindernde Kräuter zu streuen.« Sprach's. Und willig gehorchte Nestor, der Lenker der Rosse. Schnell stieg er auf seinen Wagen und neben ihn trat gleich Machaon, des Asklepios Sohn, des unvergleichlichen Arztes. Er trieb sie an mit der Peitsche. Die beiden preschten voll Eifer hin zu den bauchigen Schiffen, denn so behagte es ihnen. Aber Kebriones sah, wie die Feinde die Troer verscheuchten, Hektors Wagengefährte, und sprach ihn an mit den Worten: »Hektor, wir beide stehen hier im Kampf mit den Danaertruppen, ganz zu äußerst am Flügel der tosenden Schlacht, doch die andern Troer verkeilen verwirrt sich, die Pferde sowohl wie sie selber, Ajas scheucht sie, des Telamon Sohn. Gut hab ich erkannt ihn, denn er trägt um die Schultern den breiten Schild. Lass uns auch dorthin lenken, das Pferdegespann, wo gerade am meisten Kämpfer zu Fuß und zu Wagen sich gegenseitig vernichten, vortreibend schlimmen Streit und Geschrei Unauslöschliches anhebt.« Sprach's und peitschte ein auf die Rosse mit prächtigen Mähnen, mit der schwirrenden Geißel, Die hörten den Schlag, und sie brachten leicht hin das schnelle Gefährt zu den Troern und den Achaiern, stampfend auf Leichen und Schilde, so daß die Achse von unten ganz bespritzt war mit Blut, so wie um den Wagen die Brüstung, gegen die von den Hufen der Pferde Blutspritzer klatschten und von den Reifen der Räder. Ins Mannsgewühl strebte nun Hektor einzutauchen und durchzubrechen im Ansprung und schuf so Chaos unter den Danaern. Kurz nur ließ er den Speer ruhen. Dann aber suchte er heim die Reihen der anderen Männer mit dem Schwert und der Lanze und großen Steinen zum Schleudern. Aber den Kampf mit Ajas vermied er dem Sohn des Telamon. Denn Zeus verargte es ihm, mit stärkerem Manne zu kämpfen. Zeus, der Vater, hochthronend, versetzte nun Ajas in Schrecken. Der stand betäubt, warf nach hinten den siebenhäutigen Stierschild, floh um sich spähend zu auf die Seinen, gleich einem Raubtier, wandte sich oft und zog sich zurück mit langsamen Schritten. Und wie wenn den braunroten Löwen vom Pferche der Rinder Hunde treiben zur Flucht und landbewohnende Männer, und sie lassen ihn nicht die fetten Rinder sich holen, wachend die Nacht hindurch, doch der, aufs Fleisch ganz versessen, dringt jetzt an, doch er richtet nichts aus, denn massenhaft Speere fliegen ihm plötzlich entgegen, von kühnen Armen geschleudert, brennende Büschel dazu, die er flieht, so sehr es ihn gelüstet, und in der Frühe trabt er davon, im Mute bekümmert. Also wich Ajas damals voll Kummer zurück vor den Troern, ganz widerstrebend. Er fürchtete sehr für der Danaer Schiffe. Und wie wenn ein Esel am Saatfeld entlang geht und Buben trotzt, ein Störrischer, auf dem schon viele Knüttel zerbrachen, und er dringt ein und frisst ab die Saat, die Tiefe. Die Buben hauen auf ihn mit Knütteln, doch ihre Gewalt ist bloß kindisch, und nur mühsam vertreiben sie ihn, nachdem er sich satt fraß. Also blieben dem großen Ajas, Telamons Sohne, damals die tapferen Troer und zahlreichen Bundesgenossen stets auf den Fersen und trafen die Mitte des Schilds mit den Speeren. Ajas aber gedachte bald des stürmischen Kampfgeists, machte wiederum kehrt und bremste die drängenden Reihen rossebezähmender Troer. Bald wandte er wieder zur Flucht sich, doch versperrte er allen den Weg zu den Schiffen, den schnellen, weil er selbst zwischen Troern und Danaern mittendrin stehend wütete, aber die Speere, von kühnen Armen geschleudert, blieben teils vorwärts fliegend im Schild dem Mächtigen haften, teils auch auf halbem Weg, eh die weiße Haut sie berührten, in der Erde stecken, lechzend am Fleisch sich zu sättgen. Als Eurypylos nun, der strahlende Sohn des Euaimon, Ajas so bedrängt sah vom Hagelsturm der Geschosse, ging er und trat neben ihn und schoss den schimmernden Wurfspeer und traf Phausias Sohn Apisaon, den Hirten des Kriegsvolks, in die Leber unter dem Zwerchfell und löst ihm die Knie. Eurypylos sprang hinzu und nahm von den Schultern die Rüstung. Doch wie ihn nun Alexandros, der Göttergleiche, bemerkte, wie Apisaons Rüstung er raubte, da spannte er eilends auf Eurypylos seinen Bogen und traf mit dem Pfeil ihn rechts in den Schenkel. Das Rohr brach ab und lähmte den Schenkel. Doch er entwich zur Schar der Gefährten, den Tod so vermeidend. Und er schrie laut den Danaern zu mit gellendem Rufe: »Freunde, der Argeier Führer, ihr und Berater, macht kehrt, haltet die Stellung und schirmt vor dem grausamen Tag ab Ajas, der von Geschossen bedrängt wird. Nicht mehr, so mein ich, wird er entkommen dem tosenden Kampf. Aber gerade entgegen stellt euch nun um den großen Ajas, den Sohn des Telamon.« So rief Eurypylos da, der Getroffene. Dicht beieinander traten die nun neben ihn, die Schilde gelehnt an die Schultern, hoch ihre Speere haltend, und ihnen kam Ajas entgegen, drehte sich um und blieb stehen, als er kam zur Schar der Gefährten. Also kämpften sie da nach Art des lodernden Feuers. Nestor indes führten aus dem Kampf die Stuten des Neleus, triefend vor Schweiß, und brachten Machaon den Hirten des Kriegsvolks. Den aber sah und bemerkte der fußschnelle, edle Achilleus, denn er stand auf dem Hinterdeck des gewaltigen Schiffes, blickend auf jähe Not und den tränenbringenden Ansturm. Und gleich sprach er dazu Patroklos, seinem Gefährten, laut vom Schiffe aus rufend, und der vernahm es vom Zelt her und kam heraus gleich dem Ares, für ihn der Anfang des Unheils. Zu ihm sagte als erster Menoitios, streitbarer Sohn, nun: Was rufst du mich, Achilleus? Wozu denn brauchst du mich? Sag's mir. Ihm erwiderte drauf und sagte der schnelle Achilleus: Edler Menoitios Sohn, du meinem Herzen so lieber, jetzt, denk ich, werden mir die Achaier die Knie umschlingen, flehend, denn eine Not ist gekommen, die nicht mehr erträglich. Geh jetzt, Patroklos, Zeus Geliebter, und frage den Nestor, wen er da neben sich als Verwundeten weg aus dem Kampf führt. Ja, gewiß, von hinten glich er Machaon in allem, dem Asklepios Sohn. Doch nicht sah ich die Augen des Mannes, stürmten die Stuten doch an mir vorbei, galoppierend nach vorne. Sprach es. Patroklos aber gehorchte seinem Gefährten, und er schritt hin und lief zu den Hütten und Schiffen Achaias. Als nun jene zur Hütte des Neleus-Sohnes gelangten, da stiegen selber sie ab auf die viele ernährende Erde, und Eurymedon, Gefolgsmann des Alten, löste die Stuten aus dem Geschirr. Doch sie kühlten ab sich den Schweiß von den Kleidern, gegen den Wind sich stellend am Ufer des Meeres. Darauf dann gingen sie in die Hütte und setzten sich hin auf die Sessel. Mischtrank mengte für sie Hekamede, die prächtig gelockte, welche der Alte erhielt, als Achilleus Tenedos tilgte, des Arsinoos Tochter des Stolzen, die die Achaier auserkoren für ihn, da im Rat er hervorstach vor allen. Diese stellte vor sie zuerst einen prächtigen Tisch hin, dunkel gebeizt an den Füßen und glatt poliert, und auf diesen eine eherne Schüssel mit Zwiebeln als Imbiss zum Tranke und auch gelben Honig und Mehl von heiliger Gerste und den herrlichen Becher vom Alten gebracht von zu Hause, fest mit goldenen Nieten beschlagen, und dran waren vier Henkel und ein paar von goldenen pickenden Tauben auf beiden Seiten eines jeden und unten zwei tragende Stützen. Jeder andere schob ihn mit Mühe nur hinweg von der Tafel, wenn er gefüllt war, doch spielend hob ihn Nestor der Alte. Darin bereitete ihnen die gottgleiche Frau eine Mischung von pramneischem Wein, rieb Ziegenkäse darüber auf einer Reibe von Erz und streute darauf helle Gerste und hieß sie trinken, nachdem sie zubereitet den Mischtrank. Beide, nachdem sie gelöscht den brennenden Durst mit dem Trunke, freuten sich an den Geschichten, die sie einander erzählten. Da trat Patroklos in die Tür, der gottgleiche Recke. Als er ihn sah, erhob sich der Alte vom schimmernden Armstuhl, nahm seine Hand und führt ihn herein und hieß ihn sich setzen. Aber Patroklos schlug ihm dies ab und sagte die Worte: »Nein, ich sitz nicht, du göttlicher Greis, da hilft dir kein Drängen. Achtung fordert und Scheu, der mich entsandte, zu fragen, wen du verwundet dahergeführt. Allein ich erkenne es selber schon, denn ich sehe Machaon, den Hirten des Kriegsvolks, und gehe jetzt, um Bescheid ihm zu sagen, zurück zu Achilleus.« »Gut, weißt du ja, du göttlicher Greis, wie jener geartet, ein gar furchtbarer Mann, leicht beschuldigte einen, der schuldlos. Nestor, erwiderte ihm der Gerenier, der Lenker der Rosse, was denn nur jammert Achilleus so sehr um die Söhne Achaias, um all die von Geschossen Getroffenen? Weiß er doch gar nicht, welch gewaltiges Leid sich erhob im Heer, denn die Besten liegen in den Schiffen, von Pfeil oder Lanze getroffen. Pfeil getroffen ist Tydeus' Sohn Diomedes der Starke, Speerwund der lanzenberühmte Odysseus und Agamemnon. Auch Eurypylos ist mit dem Pfeil am Schenkel getroffen. Außerdem habe ich den da eben entführt aus dem Kampfe, mit einem Pfeil von der Sehne getroffen. Aber Achilleus sorgt sich nicht um die Achaier und zeigt kein Mitleid, der Tapfere. Wartet er etwa, bis schon die schnellen Schiffe am Strande trotz Widerstands der Argeier im feindlichen Feuer verbrannt sind und wir selber der Reihe nach fallen? Denn meine Kraft ist nicht mehr, wie sie zuvor mir war, in den biegsamen Gliedern. Wär ich doch noch so jung und wäre die Kraft mir beständig wie einst, als zwischen Eleern und uns wilder Streit war erwachsen um einen Rinderraub, als ich den Itymoneus totschoss, des Hyperochos tüchtigen Sohn, der wohnte in Elis, als ich Viehersatz heimtrieb, und er, seine Rinder beschützend, wurde unter den ersten von meinem Wurfspeer getroffen, und er fiel nieder, und hierhin und dorthin zerstoben die Bauern. Beute trieben wir dort aus der Ebene zusammen, ganz fette, 50 Herden von Rindern und ebenso viele von Schafen, ebenso viele Herden von Schweinen und schweifenden Ziegen, sowie 150 Falbe, alles nur Stuten, und unter denen waren viele mit saugenden Fohlen. Die trieben alle wir dann hinein ins neleische Pylos während der Nacht zur Burg. Da freute sich Neleus im Herzen, weil mir Neuling im Krieg reiche Beute zuteil war geworden. Da riefen Herolde aus zugleich mit erscheinendem Frühlicht, dass die kommen sollten, die Schuldanspruch hatten in Elis. Und es versammelten sich der Pylier führende Männer und verteilten, denn die Epeier schuldeten vielen. Da wir infolge der Schwächung nur wenige waren in Pylos, hatte uns doch des Herakles Kraft in den früheren Jahren arg geschwächt, und erschlagen wurden alle die Besten. Denn 12 Söhne waren wir einst des untadligen Neleus, ich allein blieb zurück, alle anderen gingen zugrunde. Dadurch enthemmt taten uns die erzumschirmten Epeier schlimme Gewalt an und verübten Werke des Frevels. Jetzt wählte aus sich der Greis eine Rinderherde und große Schar von Schafen, 300 Stück, dazu noch die Hirten, denn auch ihm wurde große Schuld geschuldet in Elis. 4 mit Siegespreisen gekrönte Pferde samt Wagen kamen zum Wettkampf nach Elis. Sie sollten um einen Dreifuß laufen, doch die hielt zurück dort der Herrscher der Männer Augeias. Nur den Lenker entließ er, der Kummer litt um die Pferde. Durch diese Worte und Werke erzürnt erwählte der Alte unsagbar vieles, das andere gab er ins Volk zur Verteilung, dass ihm keiner des gleichen Anteils ginge verlustig. Wir besorgten dies alles und brachten Opfer den Göttern überall in der Stadt, doch am dritten Tag zogen die Feinde alle heran in Mengen, sie selbst sowie die Gespanne in aller Eile, darunter gerüstet die Molioniden, beide noch Knaben, noch wenig vertraut mit stürmischer Kampfkraft. Es gibt da eine Stadt, Tryoessa fern am Alpheios, steil aufragend, ein Außenposten der sandigen Pylos. Die wollten sie rings umlagern, trachten sie zu zerstören. Als sie die ganze Ebene durchquerten, kam uns Athene nachts vom Olympos als Botin gelaufen, wir sollten uns rüsten. Und nicht ungern folgte das Kriegsvolk von Pylos dem Rufe, nein, begierig zu kämpfen. Doch Neleus wollt mir verbieten, dass ich zum Kampf mich rüstete und verbarg mir die Pferde, denn er meinte, ich wüsste noch nichts vom Handwerk des Krieges. Aber trotzdem stach ich aus, unsere Kämpfer zu wagen, war ich auch nur zu Fuß, denn so lenkte Athene das Treffen. Es ist da ein Fluss, Minieios, der in das Meer fließt, nah bei Arene. Dort warteten wir auf das göttliche Frühlicht, Pylos Wagenkämpfer. Es strömte heran, auch das Fußvolk. Von dort, in aller Eile, mit Waffen gerüstet, gelangten wir am Mittag hin zum heiligen Strom des Alpheios. Da nun brachten wir Zeus, dem Mächtigen, prächtige Opfer, und einen Stier dem Alpheios und einen Stier dem Poseidon, aber Athene mit funkelnden Augen ein Rind aus der Herde, nahmen darauf das Nachtmahl im Heer ein, Einheit für Einheit, und legten uns zur Ruhe in seinen Waffen ein jeder an der Strömung des Flusses. Doch die kühnen Epeier hatten bereits die Stadt umstellt, sie zu tilgen begierig. Aber sie stießen zuvor auf des Kampfes harte Bewährung, denn als die Sonne leuchtend über der Erde heraufkam, trafen wir uns in der Schlacht und flehten zu Zeus und Athene. Als der Kampf zwischen Pylian und Epeian nun tobte, schlug ich als erster tot einen Feind und nahm ihm die Pferde, Mulios, Lanzenkämpfer und Schwiegersohn des Augeias, der Agamede, die Blonde hatte, die älteste Tochter, die alle heilenden Kräuter kannte, die wachsen auf Erden. Den, wie er herkam, traf ich mit erzbeschlagenem Speere und er fiel in den Staub. Ich aber sprang auf den Wagen und reihte mich im Vorkampf ein. Doch die kühnen Epeier stoben hierhin und dorthin, sobald sie sahen, wie er stürzte. Er, der Führer der Wagenkämpfer, stets bester im Kampfe. Ich aber stürmte voran, einem dunklen Sturmwind vergleichbar, und 50 Wagen fasste ich und 2 Männer bei jedem Bissen hinein in den Boden von meinem Speere bezwungen. Auch Aktors Söhne, die Molioniden hätte ich erschlagen, hätte sie nicht ihr Vater, der mächtige Erdenerschütterer, aus dem Kampf jetzt errettet, in dichten Nebel sie hüllend. Da verlieh nun Zeus den Pyliern mächtige Kampfkraft, denn wir verfolgten sie durch die langgezogene Ebene, immer sie tötend und die schönen Waffen uns holend, bis wir zum weizenreichen Buprasion trieben die Pferde und zum olenischen Felsen und wo eine Kuppe benannt wird nach Alesios. Dort trieb Athene zur Umkehr das Kriegsvolk. Da fiel mein letztes Opfer, ich ließ es. Doch die Achaier lenkten ihr schnelles Gespann von Buprasion wieder nach Pylos, und alle Götter priesen den Zeus, alle Menschen den Nestor. So war ich, wenn ich denn war, unter Männern. Achilleus aber will allein seiner Trefflichkeit froh sein. Ich meine, oft wird er später beklagen, wenn das Heer ist vernichtet. Lieber, denk doch daran, was dir Menoitios auftrug damals, als er aus Phthia dich schickte zu Agamemnon. Wir beide waren im Haus, ich selbst und der edle Odysseus, und hörten alles sehr gut in den Hallen, wie er es auftrug. Hin zu Peleus wohnlichen Häusern waren wir gekommen, um im fruchtbaren Land von Achaia Kriegsvolk zu sammeln. Und da fanden wir dann den Heros Menoitios drinnen, dich auch, neben Achilleus. Der greise Lenker der Pferde Peleus verbrannte grad eines Rinds fette Schenkel dem freud'gen Donnerer Zeus im Hof und hielt einen goldenen Becher und goss als Spende funkelnden Wein auf die brennenden Gaben. Ihr bereitetet beide das Fleisch des Rinds, doch da traten ich und Odysseus ins Vortor, Und staunend sprang auf, da Achilleus nahm unsere Hand und führt uns hinein und hieß uns sich setzen und bot uns ein reichliches Mahl, wie's Brauch ist mit Gästen. Aber nachdem wir uns an der Speise gelabt und am Tranke, nahm ich als Erster das Wort und hieß euch, mit uns zu ziehen. Ihr beide wart gern bereit und fest schärften's ein euch die Väter. Peleus, der Alte, schärfte ein seinem Sohne Achilleus, immer der Beste zu sein und hervor sich zu tun vor den andern. Dir wiederum schärfte Aktors Sohn Menoetius dies ein. Von Geburt, mein Kind, ist Achilleus dir überlegen. Älter jedoch bist du, wenn auch er weitaus besser an Kampfkraft. Doch du sprich ihm gut zu mit dichtem Wort und mit Ratschlag und gib Weisung ihm, und er wird dir folgen zum Guten. So schärfte eines der Greis, du vergisst es. Aber auch jetzt noch, sag dies dem kampfgesinnten Achilleus, ob er dir folge. Und wer weiß, ob du nicht mit göttlicher Hilfe ihn anrührst, wenn du ihm zusprichst. Denn wirksam ist der Zuspruch des Freundes. Wenn er aber in seinem Sinn einen Götterspruch meidet und hat ihm einen von Zeus hergewiesen, die göttliche Mutter, so schick er wenigstens dich, und dir soll das übrige Kriegsvolk der Myrmidonen folgen als Lichtgestalt der Achaier. Auch seine schöne Rüstung soll zum Kampf er dir geben, ob die Troer vielleicht für ihn dich halten, vom Kämpfen lassen und Atem schöpfen die streitbaren Söhne Achaias in ihrer Not, so kurz auch wär die Erholung vom Kriege. Leicht könnt ihr dann erholt die schlachtenermüdeten Männer fort zur Stadt hindrängen, hinweg von den Schiffen und Hütten. So sprach er und wühlte ihm in der Brust das Gemüt auf. Und er schritt hin und lief die Schiffe entlang zu Achilleus, Ajakos Enkel. Als Patroklos nun zu Odysseus des edlen Schiffen eilend gelangt war, zur Stätte des Rats und Gerichtes, dorthin, wo auch errichtet standen die Götteraltäre, da kam Eurypylos, Zeus entsprossener Sohn des Euaimon, ihm entgegen, vom Pfeil verwundet am Schenkel. Er hinkte eben zurück aus dem Kampf, und nasser Schweiß floss herunter ihm von Schultern und Haupt, und aus der schmerzenden Wunde rann dunkles Blut, doch unerschüttert blieb sein Bewusstsein. Mitleid erfasste, als er ihn sah, des Menoetios tapfern Sohn, und wehklagend sprach er zu ihm die gefiederten Worte. »Elende! Ah, der Danaerführer, ihr und Berater, so also solltet ihr fern von den Euren und eurer Heimat sättgen in Troja mit hellweißem Fett die hurtigen Hunde. Aber wohlan, sagt mir dies, Eurypylos, göttlicher Heros, werden Achaias Krieger dem riesigen Hektor noch trotzen? Oder hin nun schwinden, von seinem Speer überwältigt?« Und der verwundete Held Eurypylos sagte dagegen, »Nichts mehr, Zeus entsprossener Patroklos, wird die Achaier retten. Sie werden neben den schwarzen Schiffen bald fallen. Denn schon alle, so viele vorher waren die Besten, liegen bei den Schiffen, von Pfeil oder Lanze getroffen, von den Händen der Troer. Immer steht auf deren Stärke. Aber du rette mich nun, zum schwarzen Schiff mich geleitend, und schneide mir aus dem Schenkel den Pfeil und wasche das dunkle Blut ab mit warmem Wasser und streu darauf lindernde Kräuter, starke, wie du es, so sagen sie, von Achilleus gelernt hast, den darin Chiron geschult, der gesittetste aller Kentauren. Denn Podalerios und Machaon, unsere Ärzte, dieser, so denk ich, liegt in den Hütten mit einer Wunde und bedarf so auch selber eines trefflichen Arztes. Jener hält Stand im Feld der Troer hitzigen Kampfwut. Ihm gab darauf Menoitios streitbarer Sohn dies zur Antwort: Wie soll dies denn noch werden? Was tun wir, Eurypylos, Heros? Gehen muß ich nun, dem kampfgesinnten Achilleus zu melden, was der Gerenier Nestor mir auftrug, der Hort der Achaier. Gleichwohl werde ich dich in deiner Qual nicht verlassen. Sprach's und fasste ihn unter der Brust und führte den Fürsten in die Hütte. Ein Diener legte ihm Rindshäute unter. Darauf bettet er ihn und schnitt mit dem Messer den scharfen, sehr spitzen Pfeil heraus aus dem Schenkel und wusch ihm das dunkle Blut ab mit warmem Wasser, zerrieb eine bittere Wurzel und tat sie drauf, die schmerzabtötende, die alle Schmerzen stillte. Da trocknete nun die Wunde, der Blutfluss versiegte. 12. Gesang. Der Kampf um die Mauer. Also heilte Menoitios streitbarer Sohn in den Hütten jetzt den verwundeten Helden Eurypylos. Aber in Scharen kämpften Argeier und Troer. Es sollte der Danaer Graben nicht mehr halten und nicht die breite Mauer darüber, die sie gebaut zum Schutze der Schiffe und einen Graben ringsum gezogen, ohne die Götter zu ehren mit Opfern, dass sie die schnellen Schiffe sowie die reichliche Beute ihnen drinnen beschirme. Gegen den Willen der Götter war sie gebaut. Auch darum konnte sie nicht lange bestehen. Zwar, solang Hektor am Leben noch war und Achilleus am Grollen und die Stadt des Herrschers Priamos noch nicht vernichtet, so lange hielt auch Stand der Achaier mächtige Mauer, aber nachdem von den Troern gestorben waren all die Besten und auch viele Argeier, nur wenige blieben noch übrig, und Priams Stadt im 10. Jahr in Trümmer gelegt war und die Argeier zu Schiff ins Land ihrer Väter gezogen, da nun sannen darauf Poseidon und Phoibos Apollon auszumerzen die Mauer, heran der Ströme Gewalten lenkend, so viele vom Ida-Gebirge ins Meer sich ergießen, Resos, Heptaros, Karesos auch und des Rhodios Wasser, Grenikos, Aisepos und des Kamandros göttliche Fluten und der Simoeis, wo viele Stierlederschilde und Helme sanken in Staub, mitsamt dem Geschlecht halbgöttlicher Männer. All deren Mündungen führte zusammen Phoibos Apollon, und er schickte 9 Tage die Strömung gegen die Mauer. Fortwährend regnete Zeus, um schneller ins Meer sie zu schwemmen, und der Erdenerschütterer selbst, den Dreizack in Händen, schritt voran und hob mit den Wogen an Stämmen und Steinen jegliches Fundament aus, das mühsam gelegt die Achaier, machte den Boden glatt an Hellespontos reißender Strömung und deckte dann wieder zu mit Sand das weite Gestade, als er die Mauer getilgt und zwang die Ströme ins Flussbett wieder zurück, wo zuvor ihr herrliches Wasser geflossen. So also sollten später Poseidon und Phoibos Apollon wirken. Doch damals war Kampf entbrannt und Schlachtengetöse um die errichtete Mauer. Es krachten die Balken der Türme unter den Würfen. Es hielten, bezwungen durch Zeus Geißel, sich die Argeier zurück, gepfercht bei den bauchigen Schiffen in banger Furcht vor Hektor, der Flucht gewaltigem Entfessler. Der aber kämpfte, wie auch zuvor, schon gleich einem Sturmwind und wie wenn inmitten von Hunden und Jägern ein Keiler oder ein Löwe sich wendet im Hochgefühl seiner Stärke, die aber schließen sich selbst turmgleich aneinander und treten ihm entgegen und schleudern in dichter Folge die Lanzen aus ihren Händen. Doch dessen mutiges Herz zittert niemals und es fürchtet sich nicht. Seine Forschheit tötet ihn schließlich. Oftmals dreht er sich um, die Reihen der Männer erkundend, und wo immer er vorrückt, dort weichen die Reihen der Männer. So durchschritt Hektor die Menge und flehte an die Gefährten, sie anfeuernd, zu setzen über den Graben. Die schnellen Pferde jedoch getrauten sich nicht, sondern blieben laut wiehernd stehen, hart am Rand, denn der Graben schreckte sie ab, der so breite. Nicht leicht konnte man ihn von der Kante aus überspringen, nicht leicht durchqueren, denn überhängend ragten die Ränder beidseits an ihm entlang, und darüber war er mit Pfählen, Spitzen besetzt, die aufgerichtet die Söhne Achaias, dichte und große, als Schutzwehr gegen feindliche Männer. Dort hätte nicht leicht ein Pferd, den gut beräderten Wagen ziehend, hinein sich getraut, die zu Fuß sannen nach, ob sie's schaffen. Da nun trat Polydamas zum kühnen Hektor und sagte: »Hektor und sonstige Führer der Troer und Bundesgenossen, unbedacht wär's, durch den Graben zu treiben die Pferde, die Schnellen. Er ist ungemein schwer zu durchqueren, denn spitzige Pfähle stecken am Rand, und dahinter kommt gleich der Wall der Achaier. Abzusteigen dort und zu kämpfen ist völlig unmöglich, für die Kämpfer zu wagen. Die Enge ließe sie scheitern. Freilich, wenn Zeus, der Donnerer der Höhe, die da auf Schlimmes sinnend vernichten will und trachtet, den Troern zu helfen, ja, da wünschte ich, dass dies auch auf der Stelle geschehe, dass fern von Argos hier die Achaier spurlos zugrund gehen. Aber wenn sie sich kehrten und ein Rückstoß erfolgte von den Schiffen und wir in den ausgehobenen Graben stürzten, es käme dann nicht einmal mehr ein Bote, so mein ich, wieder zur Stadt unterm Ansturm der umgewandten Achaier. Aber wohlan, lasst uns alle folgen, so wie ich sage. Wagenlenker sollen die Pferde stoppen am Graben, aber wir selber als Kämpfer zu Fuß, mit Waffen gerüstet, folgen alle geschlossen dem Hektor. Doch die Achaier halten nicht stand, wenn die Schlingen des Unheils ihnen geknüpft sind. So Polydamas, und Hektor gefielen die heilsamen Worte, und gleich sprang er vom Wagen herab mit den Waffen zu Boden. Auch die anderen Troer verharrten nicht auf den Gespannen, nein, sprangen alle herab, wie den göttlichen Hektor sie sahen. Und seinem Wagenlenker befahl drauf ein jeder, die Pferde dort am Graben zurückzuhalten, gut nach der Ordnung. Die traten auseinander und schlossen neu sich zusammen, in fünf Reihen geordnet, und folgten zugleich ihren Führern. Hektor folgten die einen und Polydamas, dem Edlen, welche die meisten und besten waren und äußerst entschlossen zu durchbrechen die Mauer und bei den Schiffen zu kämpfen. Und Kebriones folgte ihnen als Dritter. Beim Wagen ließ Hektor nun einen andern, geringern als Kebriones. Paris gebot mit Alkathos und mit Agenor der Zweiten, Helenos dann sowie Deiphobos, gottgleich der Dritten, beide des Priamos Söhne, und Asios führte als Dritter, Asios Hyrtakos Sohn, den von Arispe die großen lohfarbenen Pferde hergebracht vom Flusse Seleis. Aber der Vierten gebot der tüchtige Sohn des Anchises, der Aeneas, und mit ihm die beiden Söhne Antenors, Akamas und Archelochos, jeglicher Kampfweise kundig. Und Sarpedon führte an die berühmten Bundesgenossen, wählte dazu sich den Glaukos und streitbaren Asteropaios, denn diese schienen ihm entschieden die Besten, verglichen mit den anderen. Nach ihm stach er doch hervor unter allen. Als die sich nun mit Rindshautschilden zusammengeschlossen, gingen sie stracks auf die Danaer los, voller Kampfgier, und meinten, nicht länger hielten die Stand, nein, fielen beim Lager der Schiffe. Da nun folgten die anderen Troer und weithin berühmten Bundesgenossen dem Rat Polydamas, des Manns ohne Tadel, Asius, Hyrtakos Sohn, allein, der Gebieter der Männer, wollte dort das Gespann und den Wagenlenker nicht lassen, sondern ernährte sich mit ihnen den Schiffen, den Schnellen. Ach, der Närrische! Nicht sollte er, entronnen des Todes schlimmen Dämonen, voll Stolz auf seine Ross und den Wagen, von den Schiffen zurück zur windigen Ilios kehren. Ihn umhüllte nämlich zuvor das verwünschte Verhängnis durch des Idomeneus Speer, des erlauchten Deukalion-Sohnes. Denn er ging nach der linken der Schiffe, wo die Achaier heim aus der Ebene zu kehren pflegten mit Pferden und Wagen. Eben da trieb er Pferde und Wagen hindurch. An den Toren fand er die Flügel nur angelehnt, nicht geschoben den Riegel, sondern die Männer hielten sie offen, hoffend, sie möchten einen der ihren entflohen der Schlacht zu den Schiffen hin retten. Drauf zu lenkte direkt er die Pferde. Seine Gefährten folgten laut kreischend, denn sie meinten, nicht lange mehr würden standhalten die Achaier, nein, fallen beim Lager der Schiffe, Narren. Zwei Männer, die besten, fanden sie vor bei den Toren, stolze Söhne der Lapiten, der Kämpfer mit Lanzen. Einer war des Peirithoos Sohn, Polypoetes, der Starke, Leonteus, gleich dem männervernichtenden Ares, der andere. Beide standen sie dort vorn vor den Toren, den hohen, so wie in den Bergen die Eichen mit ragenden Kronen, welche Wind und Regen trotzen alle die Tage, festgeklammert von mächtigen, weit sich verzweigenden Wurzeln. So erwarteten beide, der Kraft ihrer Arme vertrauend, ohne zu fliehen, den großen Asios, wie er herankam. Jene gingen stracks zu auf die gut errichtete Mauer, hoch die trockenen Stierschilde haltend mit gellendem Kriegsruf. Alle Umherrscher Asios, Jamenos und Orestes, Asios Sohn Adamas, Eunomaos ferner und Thoon. Die aber hatten derweilen die gut geschienten Achaier angespornt, drinnen stehend, sich für die Schiffe zu wehren. Aber sobald sie bemerkten, wie gegen die Mauer die Troer stürmten und bei den Danaern Flucht ausbrach und Gezeter, brachen die beiden hervor, um vor den Toren zu kämpfen, zwei wilden Keilern vergleichbar, die auf den Höhen der Berge eine hetzende Männer- und Hundemeute erwarten. Seitwärts stürmen sie vor und zerknacken um sich das Strauchwerk, reißen Samtwurzeln es aus und es knirschen von unten die Hauer, bis irgendeiner sie trifft und ihnen wegnimmt das Leben. So knirschte ihnen das schimmernde Erz an der Brust, wenn Geschosse sie von vorne trafen. Sie kämpften mit riesigem Einsatz, droben dem Volk auf der Mauer vertrauend und eigener Stärke. Die aber warfen mit Steinen herab von den trefflich gebauten Türmen, um den eigenen Leib und die Hütten zu schützen, samt den Schiffen, den Schnellen. Wie Schneeflocken fielen sie erdwärts, die ein heftiger Wind, der schattende Wolken dahintreibt, niederschüttet in Menge zur viele ernährenden Erde. So klatschten denn aus deren Händen Niedergeschosse von den Achaiern und Troern, hohl dröhnten rings um die Helme von Mühlsteinen getroffen, sowie die gebuckelten Schilde. Da nun erhob ein Wehgeschrei und schlug sich die Schenkel Asios, Hyrtakos Sohn, und sprach schwer verärgert die Worte: Vater Zeus, ja selbst du erwiesest dich als der Lügenfreund ganz und gar. Nie hätt ich gedacht, die Helden Achaias hielten stand unserer Wucht und den unbesiegbaren Händen. Die jedoch, wie in der Mitte, bewegliche Wespen und Bienen ihre Häuser sich bauen an reich zerklüfteten Wegen und nie den hohlen Bau aufgeben, sondern dem Anschlag trotzen der Honigjäger und ihre Jungtiere schützen. Also wollten auch diese, obschon nur zwei, von den Toren nicht eher weichen, als bis sie töteten oder erlegt sind. sprach es. Doch seine Rede hatte auf Zeus keine Wirkung, denn dessen Herz zog es vor, dem Hektor Ruhm zu verleihen. Andere aber kämpften den Kampf um andere Tore. Doch schwer ist es für mich, wie ein Gott, dies alles zu sagen. Rings um die steinerne Mauer tobte ein mächtiges Feuer, doch die Argeier verteidigten, wenn auch bekümmert, die Schiffe unter dem Druck der Not. Es trauerten herzlich die Götter alle, so viele den Danaen Helfer waren im Kampfe. Und die Lapiten begannen den Kampf und das feindliche Treffen. Polypoetes, Peritoos Sohn, traf nun mit dem Speere Damasos durch den Helm, dessen Wangenstücke aus Bronze. Nicht hielt der eherne Helm ihn zurück, die eherne Spitze drang hindurch und zerbrach den Knochen, besudelt ward innen ganz mit Blut das Gehirn. So bezwang er diesen im Ansturm. Und darauf erschlug er den Ormenos und auch den Pylon. Und nach Antimachos Sohn Hippomachos warf dann Leonteus Ares Spross mit dem Speer und traf ihn gegen den Gürtel. Dann wieder riss er das scharfe Schwert heraus aus der Scheide, stürmte durch das Getümmel und schlug als Ersten im Nahkampf den Antipates. Und dieser stürzte rücklings zu Boden. Aber als dann den Menon und Iamenos und Orestes, all diese streckte er schnell nacheinander nieder zur Erde. Während sie diese ihres schimmernden Rüstzeugs beraubten, machten die Männer, die Polydamas folgten und Hektor, welche die meisten und besten waren und äußerst entschlossen zu durchbrechen die Mauer und anzuzünden die Schiffe, dort am Graben Halt, und gingen mit sich noch zu Rate, denn ein Vogel erschien, als grad hinüber sie wollten, ein hochfliegender Adler, der links hin flog übers Kriegsvolk und in den Fängen trug eine blutrote, riesige Schlange, welche lebend, noch zuckend, nicht vergaß ihre Kampflust. Sie schlug ihm, der sie hielt, ihren Zahn beim Hals in die Brust ein, rückwärts sich krümmend, und der ließ sie niederstürzen zu Boden, schmerzüberwältigt, und warf sie nieder inmitten der Menge und flog mit gellendem Schrei davon im Wehen des Windes. Schauder erfasste die Troer, wie sie die schillernde Schlange liegen sahen in der Mitte, Zeus Zeichen des Trägers der Ägis. Da nun trat Polydamas zum kühnen Hektor und sagte: »Hektor, zwar fährst du mir immer über das Maul, wenn ich Gutes rate in den Versammlungen, da es auch durchaus nicht recht ist, dass ein Mann des Volkes abweichend redet im Rate, noch auch jemals im Kampf, sondern stets soll dein Ansehen er mehren. Jetzt aber sag ich heraus, wie's mir am besten zu sein scheint. Gehen wir nicht mit den Danaern, um die Schiffe zu kämpfen, denn so, meine ich, wird sich's erfüllen, wenn wirklich den Troern dieser Vogel erschien, als gerade hinüber sie wollten, ein hochfliegender Adler, der linkshin flog übers Kriegsvolk und in den Fängen trug eine blutrote riesige Schlange, welche noch lebte. Gleich ließ er sie los, eh sein Nest er erreichte, und bracht sie nicht ans Ziel, sie seiner Brut zu verfüttern. So werden wir, wenn wir der Achaier Tore und Mauer mit großer Kraft durchbrechen und so die Achaier dann weichen, nicht geordnet zurückgehen denselben Weg von den Schiffen, denn wir lassen zurück viele Troer, die die Achaier mit dem Erz vernichten im Abwehrkampf um die Schiffe. So denn würde ein Seher es deuten, der sich im Geiste klar auf die Zeichen verstünde, und ihm vertraute das Kriegsvolk. Finsteren Blicks sprach zu ihm da Hektor, Schüttler des Helmes: »Nicht mehr ist, Polydamas, mir lieb, was du da geredet, weißt du doch sonst auch besseren Rat zu erdenken als diesen. Hast du aber wirklich in vollem Ernst dies geredet, dann haben sicher die Götter selbst den Verstand dir zerrüttet. Da verlangst du, ich solle des Zeus, des lautdonnernden Ratschluss einfach vergessen, den er selbst mir verbindlich versprochen? Und du forderst, man solle den flügelstreckenden Vögeln mehr vertrauen? Die kümmern mich nicht, und es schert keinen Deut mich, ob sie nach rechts hin fliegen, zum Morgen hin und der Sonne, oder auch nach links hin, nach dem düsteren Dunkel. Wir aber wollen dem Ratschluss des Zeus, des Großen, gehorchen, der über alle Sterblichen herrscht und die ewigen Götter. Ein Vogelzeichen ist das Beste, die Heimat beschützen. Doch was fürchtest du dich vor dem Kampf und feindlichen Treffen? Denn werden auch wir andern rings um dich alle getötet bei der Argeier Schiffen. Nicht musst um dein Leben du bangen, denn dein Herz ist nicht standhaft vor dem Feind, ist nicht streitbar. Doch hältst du fern dich vom Kampf oder willst sogar einen andern wortreich beschwatzen und ihn abspenstig machen zu kämpfen, gleich von meinem Speer getroffen, verlierst du das Leben. Also sprach er und schritt voran, und die anderen folgten, unsäglich schreiend. Dazu schickte Zeus, der freudige Donnerer, von den Idabergen herab einen wirbelnden Sturmwind, der grad gegen die Schiffe den Staub trug und den Achaiern lähmte die Sinne, doch Ruhm verlieh den Troern und Hektor. Dessen Wunderzeichen vertrauend und eigener Stärke strebten sie, der Achaier mächtige Mauer zu brechen, rissen die Balken der Türme herab und stürzten die Brustwehr, hebelten aus die ragenden Pfeiler, die die Achaier in die Erde zuvorderst gerammt, um die Türme zu stützen. Die wollten sie herausziehen, hoffend, den Wall der Achaier einzureißen, doch gingen die Danaer nicht aus dem Wege, sondern verzäunten den Mauerkranz mit Schilden aus Stierhaut und bewarfen von dort die Feinde unter der Mauer. Aber die beiden Ajas gingen mit häufigem Zuruf auf den Türmen umher, den Mut der Achaier befeuernd, spornten einen mit freundlichen, schalten den andern mit harten Worten, wen immer sie gänzlich erschlaffen sahen im Kampfe. »Freunde!« Wer da hervorragt von den Argeiern, wer Durchschnitt, wer auch geringer nur ist, sind doch keineswegs alle Männer von gleichem Wert im Kampf. Jetzt seid ihr alle gefordert. Aber auch selbst erkennt ihr das wohl, dass sich keiner nach hinten zu den Schiffen wende, wenn er meinen Zuruf gehört hat, sondern nur vorwärts eilt und einer ermuntre den andern, ob uns Zeus, der Olympier, der Blitzeschleudrer vergönne, abzuwehren den Streit und die Feinde zur Stadt hin zu scheuchen. So heizten beide, laut rufend, an den Kampf der Achaier, wie wenn die Flocken eines Schneegestöbers dicht fallen an einem Wintertag, wenn Zeus, der auf Rat sind, zu schneien anfängt, um den Menschen seine Geschosse zu zeigen, und er schläfert die Winde ein und schüttet beständig, bis er der Berge Höhen und ragende Gipfel verhüllt hat und die Felder voll Lotos und fetten Äcker der Männer. Selbst an des grauen Meers, Buchten und Küsten liegt er geschüttet, nur die brandende Woge erwehrt sich, doch alles andere ist von oben verhüllt, wenn Zeus Schneefall wuchtig hereinbricht. So flogen denen nach beiden Seiten in Haufen die Steine, teils auf die Troer, teils von den Troern auf die Achaier, wie sie einander bewarfen. Die Mauer umdröhnte Geprassel. Noch hätten damals die Troer und der strahlende Hektor nicht durchbrochen der Mauertore und mächtigen Riegel, hätte nicht seinen Sohn Sarpedon, jetzt Zeus, der auf Rat sind, auf die Argeier gehetzt wie den Löwen auf Rinder mit Krummhorn. Vor sich hielt er sofort den gleichmäßig runden und schönen, ehernen, gut geschmiedeten Schild, den ein Schmied ihm getrieben und innen eingenäht, dichte Lagen von Häuten, von Rindern mit durchgehenden Drähten aus Gold auf der Rundung des Schildes. Diesen vor sich haltend, zwei Speere schwingen, schritt er los wie ein auf Bergen aufgewachsener Löwe, der lang schon hat der Fleischkost ermangelt, doch dann treibt der mannhafte Mut ihn, selbst in ein festes Gehöft zu dringen, um Schafe zu reißen. Denn findet er bei ihnen auch Hirtenmänner auf Lauer, die mit Hunden und Speeren rings die Schafe bewachen, will er doch, ohne's versucht zu haben, nicht fliehen vom Gehöfte, sondern entweder raubt er im Ansprung oder wird selber unter den Ersten aus schneller Hand mit dem Wurfspeer getroffen. So trieb auch den gottgleichen Sarpedon jetzt der Mut an, gegen die Mauer zu stürmen und durchzubrechen die Brustwehr. Und zu Glaukos, Hippolochos Sohn, sprach gleich er die Worte: Glaukos, warum nur stehen wir beide vor allen in Ehren, immer mit Ehrensitz, mit Fleisch und randvollen Bechern bei uns in Lykien, und alle blicken auf uns wie auf Götter? Auch ein großes Landstück bebauen wir an des Xanthos Ufern, ein schönes, mit Gärten und Weizen tragendem Saatfeld. Drum müssen wir jetzt bei den Lykiern unter den Ersten tapfer stehen und der hitzigen Schlacht entgegen uns stürzen, dass manch einer so spricht von den dicht gepanzerten Lykiern: Wahrlich, mit großem Ruhm regieren im Lande der Lykier unsere Könige, die an feisten Schafen und süßem, auserlesenem Wein sich laben, doch auch ihre Kraft ist trefflich, da unter den Ersten sie bei den Lykiern kämpfen. Ja, mein Lieber, wenn uns aus diesem Krieg hier entronnen wäre, für immer bestimmt ohne Altern unsterblich zu leben, würde ich wohl selbst nicht unter den Vordersten kämpfen, würde auch dich nicht entsenden zur männerehrenden Feldschlacht. So aber, da gleichwohl uns umdrohen die Dämonen des Todes tausendfach, ihnen kann, wer sterblich ist, nicht entrinnen. Gehen wir, ob wir dem Feind Ruhm verleihen oder uns selber. Sprach es, und Glaukos wandte sich nicht ab und gehorchte. Beide schritten sie vorwärts, die Scharen der Lykier führend. Als er die sah, erschauderte Peteos Sohn Menestheus, denn gegen dessen Turm zogen sie, um Verderben zu bringen, und er spähte dem Wall entlang, ob er einen der Führer sähe, der ihm das Unheil vertriebe von seinen Gefährten. Da bemerkte er die beiden Ajas, im Kampf unersättlich, wie sie da standen, und Teukros, der eben die Hütte verlassen, nahe bei. Doch konnt er nicht rufend vernehmlich sich machen, so laut war nämlich das Dröhnen, das Schlachtgeschrei stieg zum Himmel von den getroffenen Schilden und rossemähnigen Helmen und den Toren, die alle fest verschlossen. Die Troer standen vor ihnen und suchten mit Macht durchbrechend den Einlass. Schnell entsandte er dazu Ajas, den Herold Tootes. »Gehe, edler Tootes, geschwind und rufe den Ajas, lieber noch beide, das wäre das weitaus Beste von allem, denn hier wird uns bald ein jähes Verderben bedrohen. So drängen wuchtig heran die Führer der Lykier, die früher schon ihre Schlagkraft bewiesen haben in mächtigen Schlachten. Aber wenn ihnen auch dort sich Streit und Mühsal erhoben, komme zumindest allein der große Ajas, der Tapfere, und ihm schließe sich Teukros an, der Meister des Bogens«, sprach es, und willig gehorchte der Herold ihm, als er's hörte, lief die Mauer entlang der erzumschirmten Achaier, trat zu den beiden Ajas und sprach sogleich diese Worte: »Ajas, ihr beiden, ihr Führer der erzumschirmten Argeier, des Peteos eigener Sohn, des Zeusgenährten, ersucht euch, dorthin zu kommen, dass ihr, sei's auch kurz, der Kriegsnot begegnet. Ja, am liebsten ihr beide, das wäre das Beste von allem. denn dort wird uns bald ein jähes Verderben bedrohen. So drängen wuchtig heran die Führer der Lykier, die früher schon ihre Schlagkraft bewiesen haben in mächtigen Schlachten. Wenn jedoch auch hier bei euch Kampf und Streit sich erhoben, komme zumindest allein der große Ajas, der Tapfere, und ihm schließe sich Teukros an, der Meister des Bogens. Sprach's, gern gehorchte der große Ajas, der Telamonide, und gleich sprach er zum Eulos Sohn die gefiederten Worte: Ajas, ihr beide, du und Lykomedes der Starke, bleibt hier stehen und treibt die Danaer kraftvoll zu kämpfen. Ich aber gehe dorthin, um teilzunehmen am Kampfe. Schnell kehre ich wieder zurück, wenn ich denen dort tüchtig geholfen. So also sprach er und ging hinweg, der Telamonide Ajas, und mit ihm Teukros, sein Bruder vom nämlichen Vater, und auch Pandion mit dem krummen Bogen des Teukros. Grad als sie zum Turm des tapfern Menestheus gelangten, innen die Mauer entlang, sie kamen zu heftig Bedrängten. Da schritten an die Brustwehr heran, vergleichbar dem dunklen Sturmwind, Lykiens starke Führer und ihre Berater. Gegeneinander stürzten zum Kampf sie, und Schlachtlärm erhob sich. Ajas, Telamons Sohn, schlug als erster tot einen Krieger des Sarpedon-Gefährten, den mutbeseelten Epikles, treffend mit kantigem Block, der zuoberst im Innern der Mauer neben der Brustwehr lag, ein großer. Es hätte nicht leicht ihn beidhändig selbst ein Mann in der Vollkraft der Jugend gehalten, schwach wie die Sterblichen heut sind. Der hob ihn und warf ihn von oben und zerschlug den gebuckelten Helm und brachte zum Bersten alle Knochen des Schädels. Und der, als wär er ein Taucher, stürzte vom hohen Turm, und das Leben verließ die Gebeine. Teukros aber traf mit dem Pfeil des Hypolochos starken Sohn, den Glaukos, wie der zur hohen Mauer hinstürmte, da, wo den Arm er entblößt sah, und macht seiner Kampflust ein Ende. Unauffällig sprang er zurück von der Mauer, dass keiner von den Achaiern verwundet ihn sähe und lauthals sich rühmte. Aber Sarpedon traf es schwer, dass Glaukos hinwegging, gleich wie es merkte, doch trotzdem vergaß er nicht seine Kampflust, sondern er stieß und traf mit dem Speer Testors Sohn, den Alkmaon, und zog die Lanze heraus, und jener fiel gleich dann vornüber, folgend dem Speer, seine erzverzierte Rüstung erklärte. Sarpedon aber fasste die Brustwehr mit mächtigen Händen, zog dran, und die gab nach in ganzer Länge, und drüber wurde die Mauer entblößt, dass ein Weg für viele sich auftat. Gleichzeitig trafen ihn Ajas und Teukros, der mit dem Pfeile gegen das schimmernde Tragband des mannbedeckenden Schildes über der Brust. Jedoch Zeus wehrte ab die Todesdämonen von seinem Sohn, dass er nicht bei den hinteren Schiffen erliege. Ajas aber stach im Sprung nach dem Schild, doch die Lanze drang nicht völlig hindurch, aber brachte seinen Ansturm zum Wanken, und er ging etwas zurück von der Brustwehr, aber nicht gänzlich wich er, da sein Mut sich erhoffte, Ruhm zu gewinnen, und er wandte sich um und rief zu den gottgleichen Lykiern: Lykier, was nur lasst ihr so nach in der stürmischen Kampflust? Schwierig ist es für mich, und bin ich auch kräftig, die Mauer einzureißen allein und mir Bahn zu den Schiffen zu brechen. Auf, folgt mir nach, denn besser gelingt's ja, sind viele beteiligt. Also sprach er, und die in Furcht vor dem Zuruf des Herrschers drangen nun druckvoller an um ihren beratenden Herrscher. Doch auch drüben verstärkten die Männer von Argos die Reihen innerhalb der Mauer. Die Größe des Kampfs trat vor Augen, denn es vermochten weder die starken Lykier, die Mauer einzureißen und so sich Bahn zu den Schiffen zu brechen, noch vermochten die Kämpfenden Danaer jemals die Lykier fort von der Mauer zu stoßen, nachdem sie sich einmal genähert, sondern so wie zwei Männer sich eifrig um Grenzsteine zanken, Messroten in der Hand auf dem bisher gemeinsamen Felde, beide auf schmalem Raum um den gleichen Anteil sich streitend, also trennte auch diese die Brustwehr allein. Sie zerhauten drüber hinweg um die Brust einander die Schilde aus Rindshaut, reifen verzierte Schilde und leicht zu schwingende Tartschen. Viele wurden im Fleisch vom grausamen Erze getroffen. Mancher Kämpfer, der um sich wandte und so seinen Rücken ungedeckt darbot, viele aber selbst durch den Schild durch. Überall waren da Türme und Brustwehren vom Blute der Männer voll bespritzt, von beiden Parteien, Achaiern und Troern. Trotzdem konnten sie nicht die Flucht der Achaier bewirken, sondern sie standen der Waage der ehrlichen Spinnerin gleichen, welche Gewicht und Wolle auf beiden Seiten zum Ausgleich hochzieht, um für die Kinder den schäbigen Lohn zu erwerben. Also hielt sich auch denen die Schlacht und der Kampf in der Schwebe, bis denn Zeus überlegenen Ruhm dem Hektor gewährte, Priamos Sohn, der zuerst in den Wall der Achaier hineinsprang, und er schrie laut den Troern zu mit gellendem Rufe: Pferdebezähmende Troer, erhebt euch, zerbrecht der Argeier Mauer und schleudert hinein in die Schiffe ein mächtiges Feuer, sprach es und trieb sie an. Alle schenkten willig Gehör ihm und rückten vor in Haufen gegen die Mauer. Dann stiegen sie auf die stutzenden Balken, die spitzen Speere in Händen. Hektor ergriff und trug einen Felsblock, der vor den Toren lag, unten massig und dick. Doch war er am oberen Ende spitzig, den hätten auch nicht zwei Männer, die besten im Volke, leicht vom Boden hinauf auf einen Wagen gewuchtet, schwach wie die Sterblichen heut sind. Doch der schwang ihn leicht auch alleine, den hatte leicht ihm gemacht der Sohn des verschlagenen Kronos. Wie wenn ein Hirte leicht die Wolle trägt eines Widders nur mit der einen Hand, so wenig drückt das Gewicht ihn, so hob Hektor den Block und trug ihn gegen die Bohlen, welche die Tore dicht verschlossen, die kernig gefügten, hohen, mit doppelten Flügeln. Zwei Riegel schlossen sie innen, übereinander geschoben, dran steckte ein einziger Bolzen, und er trat ganz dicht heran und warf den Block in die Mitte, breitbeinig, fest sich stemmend, dass ihm das Geschoss nicht zu schwach sei. Beide Angeln brach er entzwei, der Stein fiel ins Innere mit seiner Wucht. Laut brüllten die Tore und auch die Riegel hielten nicht stand, die Bohlen zersplitterten hierhin und dorthin unter des Blockes Schwung. Hinein sprang der strahlende Hektor, gleichend im Antlitz der schnellen Nacht und leuchtend im Glanz des schrecklichen Erzes, das er am Leib trug. Und in den Händen hielt er zwei Speere. Kein einziger hätte hemmen ihn können, höchstens ein Gott, als er sprang in die Tore, die Augen voll Feuer. Und er rief zu den Troern, zurück zur Menge sich wendend, über die Mauer zu steigen, und die kamen nach seinem Ansporn. Gleich überstiegen die einen die Mauer, die anderen strömten durch die gut gebauten Tore. Die Danaer flohen hin zu den bauchigen Schiffen und losbrach unendliches Lärmen. Dreizehnter Gesang. Der Kampf um die Schiffe. Als aber Zeus nun die Troer und Hektor gebracht an die Schiffe, ließ er sie dort bei diesen Kampfnot erleiden und Jammer unentwegt. Doch er selbst wandte ab die strahlenden Augen und blickte nieder aufs Land der Rosse züchtenden Thraker, nahkampfliebenden Myser und stutenmilchtrinkenden Edler, Hippemolgen und Abier, der redlichsten unter den Menschen. Aber sein strahlendes Aug ruhte keineswegs mehr auf Troja, denn er erwartete nicht, dass von den Unsterblichen einer käme, den Troern oder den Danaern Beistand zu leisten. Doch nicht vergeblich hielt Wacht der mächtige Erdenerschütterer, denn auch er saß, voll Staunen betrachtend den Krieg und die Kämpfe, hoch auf dem obersten Gipfel der waldreichen thrakischen Insel Samothrake. Von dort war nämlich sichtbar der ganze Ida, sichtbar auch Priamos Stadt und die Schiffe Achaias. Dort, aus der Salzflut gekommen, saß er und sah mit Erbarmen die von den Troern bezwungenen Achaier, es Zeus stark verübelnd. Und sogleich stieg er vom zerklüfteten Berg nun herunter, schnell ausschreitend. Die hohen Berge und Wälder erbebten unter den göttlichen Füßen Poseidons, wie er dahinging. Dreimal griff aus nun sein Schritt, mit dem vierten erreicht er den Zielort Aigai, wo herrliche Häuser in tiefen Buchten des Meeres golden schimmernd errichtet ihm sind zu ewiger Dauer. Angelangt schirrt er ins Joch zwei Pferde mit ehernen Hufen, rasend schnell stürmende Renner, behaart mit goldenen Mähnen, tauchte selbst in den goldenen Panzer und fasste die Geißel, fein geflochten aus Gold, und bestieg darauf seinen Wagen, querte die Wogen, und bei seinem Nahen hüpften aus den Verstecken überall her die Ungeheuer, den Herrscher erkennend. Voller Freude trat auseinander das Meer, und die flogen ganz leicht dahin, und unten blieb trocken die eherne Achse. Zu der Achaier Schiffen trugen im Sprung in die Pferde. Eine breite Höhle gibt's da in der Bucht tiefen Tiefen, halbwegs zwischen Tenedos und der zerklüfteten Imbros. Dort hielt die Pferde an Poseidon, der Erdenerschütterer, schirrte sie ab vom Wagen und warf ambrosisches Futter hin zum Fressen, umschlang ihre Füße mit goldenen Fesseln, nicht zu zerbrechen, zu lösen. Sie sollten beständig dort warten auf die Rückkehr des Herrn. Der ging zum Heer der Achaier. Aber die Troer folgten, dem Feuer gleich oder dem Sturmwind, Hektor, Priamos Sohn, in Massen voll rastlosen Eifers, lauthals schreiend und lärmend. Sie hofften, die Schiffe Achaias einzunehmen und dort zu töten alle die Besten. Aber Poseidon, der Erdbeweger und Erdenerschütterer, trieb die Argeier an, der tiefen Salzflut entstiegen, gleichend dem Kalchas an Wuchs und unverwüstlicher Stimme. Ajas, die beiden, sprach er zuerst an, die selber schon glühten. Ajas, ihr beide, retten müsst ihr das Volk der Achaier, eingedenk eurer Kampfkraft und nicht des eisigen Schreckens. Anderswo fürchte ich nicht die siegreichen Hände der Troer, welche die große Mauer erstiegen haben in Haufen. Halten sie alle doch auf, die gutgeschienten Achaier. Hier aber fürchte ich ganz schrecklich, dass Schlimmes uns zustößt, wo dieser Tollwütge da der Flamme gleichend vorausgeht, Hektor, der prahlt, er sei Sohn des Zeus, des Übergewaltigen. Euch beiden aber möge ein Gott in die Sinne dies legen, selber fest standzuhalten und es zu gebieten den andern. Dann könntet ihr ihn, wie heftig er anstürmt, weg von den schnellen Schiffen drängen, auch wenn der Olympier selber ihn aufreizt. Sprach es der Erdbeweger und Erdenerschütterer, und schlug sie beide mit dem Stab, sie erfüllend mit Mut und mit Stärke, machte die Glieder leicht, die Füße und Arme darüber.

Denn da, fürcht ich, sind wie sonst nirgends nicht gewachsen dem Kampf die Haupthaar umwallten Achaier. Ihm gab Idomeneus, der Führer der Kreter, zur Antwort: Bei den Schiffen im Zentrum sind andere schon sie zu schirmen, beide Ajas und Teukros im Bogenschießen der Beste von den Achaiern und auch ein tüchtiger Streiter im Nahkampf. Die werden ihm, so sehr er auch stürmt, den Krieg noch verleiden, Hektor, dem Priamos Sohn, und wenn er auch noch so stark ist. Schwierig wird's für ihn sein, so sehr's ihn gelüstet zu kämpfen, deren Kraft zu besiegen und unbesiegbaren Hände, dass er die Schiffe verbrennt, wenn nicht er selbst, der Kronide, einen flammenden Brand in die schnellen Schiffe hineinwirft. Keinem Mann aber wiche der Sohn des Telamon Ajas, der, ein sterblicher Mensch, sich nährt von Demeters Korne und zu zerbrechen ist durch Erz und mächtige Steine. Selbst Achilleus stünd er nicht nach, dem Männerzersprenger, Mann gegen Mann, doch im Laufen lässt es sich nicht mit ihm streiten. Uns aber halte dich so zur Linken des Heers, dass wir schnellstens sehen, ob wir dem Feind Ruhm verleihen oder uns selber, sprach es, und Meriones, dem Ares an Schnelle gewachsen, ging voran, bis zum Heersee gelangten, wohin er's befohlen. Als die nun Idomeneus an Kraft gleich der Flamme erblickten, ihn selbst und seinen Gefolgsmann in Rüstungen kunstvoll verzierten, spornten einander sie an und gingen dann los auf ihn alle. Handgemein wurden die Feinde nun bei den hinteren Schiffen. Und wie, wenn unter pfeifenden Winden die Stürme daherfahren an dem Tag, da am dichtesten liegt, der Staub auf den Wegen und sie wirbeln empor von Staub eine mächtige Wolke, so heftig stießen sie aufeinander und lechzten im Herzen, einer den anderen mit scharfem Erz im Getümmel zu töten. Drohend starrte die Männer vertilgende Schlacht von den Lanzen, langen, leibdurchschneidenden, die sie hielten. Die Augen blendete da der eherne Glanz von den leuchtenden Helmen, frisch polierten Panzern und großen schimmernden Schilden, als sie zusammenprallten. Ganz kaltherzig hätte sein müssen, wer da sich freute, die Not zu sehen und dabei sich nicht grämte. Beide, verschieden gesinnt, die mächtigen Söhne des Kronos, schufen den heldenmütigen Männern leidvolle Schmerzen. Und zwar wünschte Zeus den Sieg für die Troer und Hektor, um den schnellen Achilleus zu ehren, aber nicht gänzlich wollte Achaias Volk vernichtet ersehen vor Troja, sondern nur Thetis ehren samt ihrem tapferen Sohne. Doch die Argeier spornte Poseidon, der sie besuchte, heimlich aufgetaucht aus der Salzflut. Denn schmerzlich empfand er, dass sie den Troern erlagen, es Zeus gewaltig verübelnd. Wohl war beiden gemeinsam die Abkunft, gemeinsam der Vater, aber Zeus war früher geboren und reicher an Wissen. Drum vermied es Poseidon auch, ihnen offen zu helfen, spornte im Heer sie heimlich nur an in Gestalt eines Menschen. Und die spannten im Wechsel das Seil des mächtigen Streites und gleichmachenden Krieges hin über beide Parteien, unzerreißbar, unlöslich, das vielen löste die Knie. Da trieb Idomeneus, halb ergraut schon, an die Achaier und versetzte unter sie springend die Troer in Schrecken, denn er tötete Othryoneus, der aus Kabesos hier war, eben erst hergekommen, folgend der Kunde des Krieges. Dieser erbat sich Kassandra, die schönste von Priamos Töchtern, ohne den Brautkauf zwar, doch versprach er Großes zu leisten, trotz ihrer Wehr zu stoßen aus Troja die Söhne Achaias. Priamos hatte, der Greis, ihm zugenickt und versprochen, sie zu geben. Der kämpfte diesen Versprechungen trauend. Idomeneus aber zielte auf ihn mit dem schimmernden Wurfspeer und traf ihn, wie er stolz dahinschritt. Der eherne Panzer schützte ihn nicht, den er trug. Inmitten des Bauchs blieb er stecken. Dumpf fiel er hin. Triumphierend sprach da der Sieger die Worte: »Otryoneus, vor allen Menschen gilt dir mein Lobpreis. Wenn du denn wirklich das alles vollendest, was du gelobt hast, Priamos, dem Dardaniden, der dir seine Tochter versprochen, nun, auch wir würden dir dies versprechen und auch erfüllen und würden von des Atriden Töchtern die schönste dir geben, sie herbringend aus Argos, für dich zur Frau, falls auf unserer Seite du Ilios wolltest zerstören, die treffliche Feste. Komm, wir sprechen uns ab bei den meerdurchfahrenden Schiffen wegen der Ehe. Nicht knauserig versehen die Braut wir mit Mitgift«, sprach es und schleifte ihn schon am Fuß durch die heftige Feldschlacht, Heros Idomeneus. Doch da nahte sich jenen zu schützen, Asios, vor seinen Pferden zu Fuß. Die hielt ihm stark schnaubend dicht an den Schultern der Lenker Gefolgsmann. Er strebte im Herzen, Idomeneus zu treffen. Der traf ihn zuvor mit dem Speer unter dem Kinn in die Kehle und trieb durch und durch ihm die Spitze. Und er fiel, wie die Eiche fällt oder silbrige Pappel oder die schlanke Fichte, die Zimmerer hoch in den Bergen fällten als Schiffsbauholz mit neu geschliffenen Äxten. So lag er vor den Pferden hingestreckt und dem Wagen, brüllend und krallend in den blutigen Staub seine Hände. Aber dem Lenker verschlug es die Sinne, die vorher er hatte, und er wagte es nicht, sich den Händen der Feinde entziehend umzudrehen das Gespann. Doch der tapfere Antilochos traf ihn, mit dem Speer ihn mitten durchbohrend. Der eherne Panzer schützte ihn nicht, den er trug. Inmitten des Bauchs blieb er stecken. Und er fiel röchelnd aus dem gut gefertigten Wagen. Aber die Pferde trieb Antilochos, Nestors des mutigen Sohn, von den Troern hinweg zu den gutgeschienten Achaiern. Aber Dephobos kam dicht heran zu Idomeneus, arg um den Asios trauernd, und schoss den schimmernden Wurfspeer. Der aber sah ihm entgegen, wich aus der ehernen Lanze, Idomeneus. Er verbarg sich unter dem gleichmäßig runden Schild, den, gerundet aus Häuten von Rindern und funkelndem Erze und mit zwei Spreizstäben innen verstärkt, stets er trug. Und er duckte ganz sich darunter, und drüber hinweg flog die eherne Lanze, und dumpf erdröhnte sein Schild, gestreift von der sausenden Lanze. Doch nicht umsonst hatte er aus der wuchtigen Hand sie geschleudert, sondern Hypsenor, des Hippasos Sohn, den Hirten des Kriegsvolks, traf in die Leber, er unter dem Zwerchfell, und löst ihm die Knie. Und Dephobos triumphierte gewaltig, laut schreiend: »Wahrlich, nicht ungerecht liegt Asios, sondern ich meine, geht er auch in das Haus des Hades, des mächtigen Pförtners, wird er im Herzen sich freuen, denn ich gab ihm einen Begleiter«, sprach's. Doch sein Jubel erweckte Kummer bei den Argeiern, und den kampfgesinnten Antilochos traf er am tiefsten. Doch so erschüttert er war, vergaß er nicht seinen Gefährten, sondern lief hin und umschritt ihn und deckte ihn rings mit dem Schilde. Drauf nahmen ihn auf die Schultern die beiden trauten Gefährten, Mekistheus, des Echios Sohn, und der edle Alastor, und trugen ihn, der schwer stöhnte, zu den bauchigen Schiffen. Idomeneus aber ließ nicht ab von der Kampfwut, nein, immer strebte er einen der Troer mit finsterer Nacht zu umhüllen oder durch eigenen Fall die Achaier zu schirmen vorm Unheil. Aisyetes, des Zeus genährten Sohn, traf sein Speer nun. Heros Alkathos, der ein Schwiegersohn war des Anchises, dessen älteste Tochter er ehelichte, Hippodameia, die von Herzen der Vater zu Haus und die würdige Mutter liebten, stach sie doch alle Altersgenossinnen aus durch Schönheit, Geschick und geistige Gaben. Drum auch erkor sie zu seiner Frau der beste Mann im Lande von Troja. Diesen tötete jetzt durch Idomeneus, Gott Poseidon, blendete ihm die Augen und lähmte die schimmernden Glieder. Denn er vermochte nicht rückwärts zu fliehen, noch seitwärts zu weichen, sondern säulengleich, gleich dem hochgewipfelten Baume, stand er reglos, und mitten durch die Brust stieß den Speer ihm Heros Idomeneus und zerriss ihm ringsum das eherne Panzerhemd, das zuvor den Leib ihm geschützt vor Verderben. Ja, jetzt hallte es dumpf, ringsum den Speer herum berstend, dröhnend stürzte er hin, es stak der Speer ihm im Herzen, das noch zuckend erzittern machte das Ende der Lanze, bis deren Drang dann erlahmen ließ der wuchtige Ares. Idomeneus aber triumphierte gewaltig, laut schreiend: »Schätzen wir das, Deiphobos, nicht als passenden Ausgleich, drei für einen getötet, da du ja derart dich aufspielst, o Verstiegener! Auf, stelle dich doch auch selbst mir entgegen, dass du siehst, als was für ein Spross des Zeus ich hierher kam. Dieser zeugte als ersten Minos zum Herrn über Kreta, Minos zeugte als Sohn dann Deukalion, den Edlen, und Deukalion zeugte mich, vielen Männern zum Herrscher in der breiten Kreta. Nun trugen hierher mich die Schiffe dir und dem Vater zum Unheil, wie auch den andern Troern.« So sprach er. Deiphobos aber schwankte im Herzen, ob er zurück wieder weichend einen der mutigen Troer zum Gefährten sich nehme oder allein es versuchte. Da er sich so bedachte, erschien ihm hilfreicher dieses, hinzugehen zu Aeneas. Den fand er ganz hinten im Haufen, wie er herumstand, noch immer dem göttlichen Priamos grollend, weil er ihn, den Tüchtigen unter den Männern, nicht ehrte. Nah zu ihm trat er heran und sprach die gefiederten Worte: »Höre, Aeneas, Berater der Troer, jetzt musst du ganz dringend deinem Schwager helfen, wenn irgend Trauer dir nahe geht. Los, komm mit, wir wollen Alkators rächen, der früher als dein Schwager zu Hause dich großzog, als du noch klein warst. Den hat dir Idomeneus, der Speerberühmte, getötet.« So sprach er und wühlte ihm in der Brust das Gemüt auf. Und er ging zu auf Idomeneus, voller Lust, ihn zu stellen. Aber Idomeneus floh nicht wie ein weichliches Büblein, sondern hielt stand wie ein Keiler im Bergland, der Stärke vertrauend, der einer großen, hetzenden Meute standhält von Männern an einem einsamen Ort, und es sträubt sich ihm oben der Rücken, und seine Augen flammen von Feuer, und seine Hauer wetzt er, begierig die Hunde abzuwehren und Männer. So hielt Idomeneus stand, der Speerberühmte, und wich nicht vor Aeneas, wie rasch er herankam und schrie nach den Freunden, nach Askalaphos, Aphareus, Deipyros, ferner nach Meriones, Antilochos auch, Entfessler des Schlachtlärms. Diese spornte er an und sprach die gefiederten Worte: »Hierher, Freunde, helft mir, der ich allein bin. Mit Schrecken sehe ich Aeneas, den Fußschnellen nahen, der gegen mich anstürmt, der ein sehr starker ist in der Schlacht, die Männer zu töten. Aber er hat auch die Blüte der Jugend, die größte der Kräfte. Wären wir gleichen Alters, hinzu zu meiner Beherztheit, würden wir sofort kämpfen, und einer von uns würde siegen.« So sprach er, und die alle mit gleichem Kampfmut im Herzen traten dicht zueinander, die Schilde gelehnt an die Schultern, und auch Aeneas rief drüben zu seinen trauten Gefährten, die er gewahrte, Deiphobos, Paris, dem edlen Agenor, die mit ihm zusammen Führer waren der Troer. Alsdann folgten die Krieger, wie Schafe folgen dem Widder von der Weide zur Tränke. Es freut sich im Herzen der Hirte. So auch durchströmte Freude das Herz in der Brust dem Aeneas, als er die Schar der Krieger sah, die ihm selber da folgte. Die um Alkathoos Leichnam stürmten an nun im Nahkampf mit den ragenden Speeren, das Erz erdröhnte erschreckend um ihre Brust, wenn im Getümmel sie nun aufeinander zielten. Zwei streitbare Krieger jedoch äußerst tapfer vor andern, nämlich Aeneas und Idomeneus, gleichwiegend dem Ares, strebten einander den Leib mit grausamem Erz zu zerschneiden. Da warf als erster Aeneas auf Idomeneus seinen Wurfspeer, der aber sah ihm entgegen und mied so die eherne Lanze, und der Speer des Aeneas fuhr im Schwung in die Erde, als er vergeblich aus der wuchtigen Hand ihm gestürmt war. Idomeneus aber traf den Eunomaos mitten im Bauche und zerbrach die Wölbung des Panzers, das Erz ließ die Därme blutig entquellen. Er fiel, seine Hand einkrallend ins Erdreich. Idomeneus riss heraus aus dem Leichnam die schattende Lanze, doch vermochte er nicht mehr, die andern prangenden Waffen ihm von den Schultern zu ziehen, denn bedrängt wurde er von Geschossen. Denn nicht mehr fest waren ihm die Gelenke der Füße beim Angriff, weder um seinem Geschoss nachzuspringen noch um zu weichen. Drum wehrte er zwar im stehenden Kampf den grausamen Tag ab, doch um zu fliehen, trugen ihn nicht mehr rasch aus dem Kampf seine Füße. Als er schrittweise abzog, da schoss mit dem schimmernden Wurfspeer ihm Deiphobos nach, denn der grollte ihm immer beständig, doch er verfehlt ihn auch diesmal. Askalaphos traf mit dem Speer er des Enyalos Sohn, durch die Schulter drang da die wuchtige Lanze, er fiel in den Staub, seine Hand einkrallend ins Erdreich. Noch hatte keine Kunde der brüllende, wuchtige Ares, dass sein Sohn gefallen war in tobender Feldschlacht, sondern auf des Olympos Höhen unter goldenen Wolken saß er, vom Ratschluss des Zeus gebannt, dort, wo auch die anderen ewigen Götter waren, ausgesperrt von den Kämpfen. Die um Askalaphos Leichnam stürmten an nun im Nahkampf. Da riss Deiphobos nun des Askalaphos gleißenden Helm ab, doch Meriones, sogar dem Ares an Schnelle gewachsen, stieß mit dem Speer ihn im Sprung in den Arm, und aus dessen Hand fiel der mit Seeschlitz versehene Helm laut scheppernd zu Boden. Meriones jedoch sprang von Neuem herzu wie ein Geier, riss ihm heraus aus dem Oberarm die wuchtige Lanze und wich zurück in die Schar der Gefährten. Deiphobos aber führte sein Bruder Polites, ihm die Hüfte umfassend, fort aus dem misslich tosenden Kampf, bis er zu den schnellen Pferden gelangte, die hinter der Schlacht und dem Wirrwarr des Kampfes standen, mitsamt dem Lenker und kunstreich gemusterten Wagen. Diese trugen zur Stadt ihn, der unter den Qualen schwer stöhnte, und herabrann das Blut aus dem frisch verwundeten Arme. Weiter kämpften die andern. Geschrei unauslöschlich erhob sich. Da stieß Aeneas im Ansprung Aphareus des Kaletor Sohn, der sich gegen ihn wandte, mit dem Speer in die Kehle. Seitwärts kippte sein Haupt, und ihm nach stürzte der große Schild und der Helm, und der Tod umgoss ihn, der Lebenzerhemmrer. Als nun Antilochos Thoon erspähte, wie dieser sich wandte, stürmte er nach, stieß zu und zerschnitt ihm gänzlich die Ader, die den Rücken hinauf verläuft bis ganz oben zum Nacken. Diese zerschnitt er ihm ganz, und in den Staub fiel er rücklings nieder und breitete aus beide Arme nach seinen Gefährten. Los auf ihn sprang Antilochos, nahm von den Schultern die Rüstung um sich spähend. Die Troer ringsum von hier und von dort her stachen ein auf den breiten, allschimmernden Schild, doch vermochten sie mit dem grausamen Erz nicht zu ritzen Antilochos zarte Haut, denn mächtig schützte Poseidon, der Erdenerschütterer, Nestors Sohn, sogar noch inmitten vieler Geschosse. Denn er war wirklich nie frei von Feinden, nein, unter ihnen trieb er herum sich, nie ruhte sein Speer, sondern immer geschwungen wirbelte er herum, und sein Geist bedachte beständig, ob er den Speer nach einem Werf oder Stürme im Nahkampf. Wie ins Getümmel er zielte, entging es nicht Adamas, Asios Sohn, der ihm mitten stieß auf den Schild mit dem scharfen Erz, nah herangestürmt. Doch der dunkelgelockte Poseidon machte die Spitze kraftlos, das Leben des Feinds ihm missgönnend. Ein Teil des Speers stak dort fest wie ein Pfahl, der im Feuer gehärtet in des Antilochos Schild, und die Hälfte lag auf der Erde. Zu der Gefährtenschar floh Adamas, den Tod so vermeidend. Doch Meriones setzte ihm nach und traf mit dem Speer ihn mitten zwischen die Scham und den Nabel, da, wo Gott Ares sicher am schmerzlichsten trifft die erbarmungswürdigen Menschen. Dort durchdrang ihn das Erz, den Speer im Leib sank er nieder, zappelnd gleich einem Stier, den in den Bergen die Hirten trotz wilden Sträubens gewaltsam führen, mit Stricken gefesselt. Also zappelte er, getroffen, doch kurz, nicht sehr lange, bis Meriones, der Held, herankam und aus dem Leib ihm zog den Speer, und dem umhüllte das Dunkel die Augen. Helenos schlug nun Deipyros aus der Nähe an die Schläfe mit dem großen thrakischen Schwert und hieb ihm den Helm weg. Der fiel weggeschlagen zu Boden, und ein Achaier hob ihn auf, wie er zwischen die Füße der Kämpfenden rollte. Jenem aber umhüllte finstere Nacht seine Augen. Schmerz ergriff Atreus' Sohn Menelaos, den tüchtigen Rufer, und er schritt drohend auf Helenos zu, den Heros und Herrscher, schwingend den scharfen Speer, doch Helenos spannte den Bogen, und zu gleicher Zeit begehrten sie beide zu schießen, der mit der spitzigen Lanze und der mit dem Pfeil von der Sehne. Priamos Sohn traf ihn alsdann gegen die Brust mit dem Pfeile auf die Wölbung des Panzers, doch prallte das bittere Geschoss ab. Wie von der Fläche der Schaufel auf der geräumigen Tenne dunkelschalige Bohnen springen oder auch Erbsen unter dem pfeifenden Luftzug des Winds und dem Schwunge des Worflers, also prallte von Menelaos, des ruhmvollen Panzer, weit abspringend das bittere Geschoss und flog in die Ferne. Aber des Atreus Sohn Menelaos, der tüchtige Rufer, traf seine Hand, die den Bogen hielt, den trefflich polierten. Innen am Bogen war glatt durch die Hand die Lanze gedrungen. Zu der Gefährten Schar wich er zurück, den Tod so vermeidend. Seitwärts herab hing die Hand, und es schleifte die eschene Lanze. Und diese zog ihm aus der Hand der stolze Agenor. Und er verband sie nun mit geflochtenen, wollenen Schlingen von einer Schleuder, die trug ein Gefolgsmann dem Hirten des Kriegsvolks. Peisandros rannte da an gegen Menelaos, den Helden, ihn aber führte das böse Verhängnis zum Zielpunkt des Todes. Fallen sollt er durch dich, Menelaos, in grausem Gemetzel. Als die los aufeinander eilenden jetzt sich genähert, schoss der Atride vorbei, und seitwärts flog ihm die Lanze. Peisandros aber stieß auf den Schild Menelaos des Helden, doch vermochte er nicht ganz hindurch das Erz ihm zu treiben, denn der breite Schild hielt es auf und abbrach die Lanze dicht am Schaft. Doch der freute sich gleichwohl und hoffte zu siegen. Da zückte Atreus Sohn das Schwert, das silberbeschlagene, und sprang auf Peisandros zu. Unterm Schild fasste dieser die schöne Streitaxt aus gutem Erz am Stiel aus dem Holze des Ölbaums, gut poliert und lang. So gerieten sie denn aneinander. Ja, dieser schlug da auf den Bügel des Helms mit dem Rossschweif, gleich unterm Helmbusch ganz oben, doch der auf die Stirn, wie er herkam, über der Nasenwurzel.